Wie wir leben wollen. Das monatliche Diskussionsformat zu Fragen der praktischen Lebensführung. Redaktion: Patrick Huemer, Heinrich Pahn und Clemens Maaßer am Mikrofon. Aufgezeichnet im Spielraum für alle, für das Freie Radio Innsbruck, Freirad. Okay, schön, dass sich trotz dieses Wetters Barbara bei uns eingefunden haben und heute unsere Diskussionsveranstaltung beiwohnen. Wir diskutieren heute zu dem Thema Zentrum-Peripherie, ein neues Gefälle. Und gib vielleicht kurz die Stoßrichtung der heutigen Diskussion schon mal mit auf den Weg. Wenn man sich die jüngsten zentralen gesellschaftspolitischen Entscheidungen anschaut, sei es unsere Präsidentschaftswahl, sei es die Präsidentschaftswahl in Amerika, sei es der Brexit, dann sieht man, dass der dominanteste Einflussfaktor für all diese Entscheidungen das Stadt-Land-Gefälle war. Und wir fragen uns, jenseits von diesen klassischen Erklärungsmustern, die dann in Zeitungen und Feuilletons angeboten werden, wo von Globalisierungsverlierern gesprochen wird und ähnliche pseudoökonomische Erklärungen angeboten werden, gibt es eine neue Entfremdung, gibt es neue Differenzen und vor allem schlägt sich das in der kulturellen Praxis nieder? Das ist eine Frage, die uns heute interessiert. Und dazu diskutieren mit uns heute Marc Deisser, Philipp Bastian, Michael Haupt und Tobias Döpfner. Und ich gebe gleich das Mikrofon mal an den Tobias, dass er sich selbst kurz vorstellt. Ja, vielen Dank auch für die Einladung. Ja, mein Name ist Tobias Döpfner, ich bin Geograf von Haus aus, in Tübingen studiert und dann Doktorat hier in Innsbruck gemacht, zu einem ja eigentlich ganz anderen Thema, nämlich zu Innenstadterneuerung in São Paulo und die Konsequenzen vor allem für sozial, sozioökonomisch benachteiligte Bevölkerungsschichten im Zentrum. Ich fand es aber trotzdem spannend, mir direkt zu überlegen, Peripherie, Zentrum, weil eigentlich letztendlich dieses Zentrum in São Paulo mittlerweile häufig eine Peripherie war, vor allem aus dem Blickwinkel sozioökonomisch besser gestellter Mitglieder der Gesellschaft, die haben sich nicht mehr ins Zentrum verloren. Was sollte man da? Da waren nur sozial, in Anführungszeichen, abgehängte Personen und man versucht es halt jetzt im Zuge von unternehmerischer Stadtpolitik, neoliberalen Konzepten mit einer Aufwertung und im Zuge dessen litten diese Personen natürlich unter extremer Verdrängung, vor allem im öffentlichen Raum, der für sie teilweise ein ganz wichtiger Überlebensraum war. Genau, dazu habe ich meine Dissertation gemacht. Ich bin mittlerweile Senior Lecturer am Institut für Geografie und beschäftige mich da jetzt nicht unbedingt in der tiefen Forschung, aber doch mit Studienprojekten auch immer wieder mit Innsbruck. Ich habe immer das Vergnügen, so Methodenkurse machen zu dürfen, wo man dann auch eben in die Stadt gehen kann und sich mit dem Stadtteilzentrum Wilden beschäftigen kann oder jetzt teilweise im Rahmen des Projekts Bird Lab mit dem Stadtteil Maria Hilf St. Nikolaus, also so, dass man da dann ein bisschen hineinschnuppern kann, auch wenn es sicher keine tiefe Forschung im eigentlichen Sinne sein kann in solchen Projekten. Nebenberuflich, also jenseits des Beruflichen, bin ich zum einen kulturell aktiv, in Anführungszeichen, im Chor der Vielfalt und zum anderen im weitesten Sinne kulturell, wenn man so will, auch im interkulturellen Gemeinschaftsgarten Wilden Innsbruck und beschäftige mich da auch dann ein bisschen mit der Organisation und wie das Ganze ablaufen kann. So viel vielleicht fürs Erste. Danke. Vielen Dank. Dann gebe ich das Mikrofon weiter. Michael, erzähl uns kurz was. Ja, wo soll ich beginnen? Ich bin in Inzing, in 20 Kilometer weit weg von Innsbruck, aufgewachsen und da über das zeitgenössische Theater am Dorf kulturell erwachsen geworden. Vielleicht kommen wir dann später auf das zurück, weil ich glaube, das könnte für unsere Diskussion da recht spannender sein. Bin jetzt seit 15 Jahren im Kulturverein Inzing als meistens Obmann tätig, wo wir auch, also vor allem projektorientiert, versuchen, zeitgenössische Kulturarbeit am Dorf zu machen. Bin seit 10 Jahren im Vorstand der DKI, dem Dachverband der zeitgenössisch arbeitenden Tiroler Kulturinitiativen und jetzt seit einem halben Jahr ungefähr als Geschäftsführer von Initiative Minderheiten tätig. Wir haben, also die DKI hat jetzt zum Beispiel gerade Ende März ein Symposium gemacht zur Kultur am Land, im Dorf, wo ich ein bisschen beteiligt gewesen bin in der Vorbereitung. Das heißt, ja, sehr spannende Ansätze da und vielleicht dann auch später gibt es eine nette Episode mit der Kulturlandesrätin Ballfrader, wo sie von der DKI gefordert hat, ein Konzept zu erstellen zu regionaler Kulturarbeit. Danke. Okay, dann reiche ich jetzt mein Mikrofon weiter und zwar zunächst an den Philipp. Bitte auch eine kurze Vorstellung von dir und auch von deiner Initiative, die du repräsentierst. Ja, hallo. Ja, von meiner Seite nach danke für die Einladung. Ja, wie gesagt, mein Name ist Philipp Bastian und ich beschäftige mich mit Kulturarbeit seit ungefähr 1,5 Jahren in der Stadt Schwaz. Man muss vielleicht auch dazu sagen, Gemeinde Schwaz kann man auch sagen, Dorf Schwaz kann man manchmal auch sagen. Also es ist bei der Arbeit vor allem darum gegangen, eben das Leben in Schwaz kulturell zu verbessern, vor allem für junge Leute zu verbessern. Wir haben uns dann ungefähr vor 1,5 Jahren dazu entschlossen, einen Verein zu gründen, der nennt sich die Alternative Kulturwerkstatt Schwaz. Und wir beschäftigen uns eigentlich hauptsächlich damit, dass wir Kulturbegeisterten und auch Kulturtreibenden eine Bühne bieten wollen. Wir sind jetzt kein Jahresbetrieb, also wir haben jetzt kein Kulturzentrum, vergleichsweise wie in Würgl das Komma oder in Hall das Stromboli. So etwas gibt es in Schwaz momentan noch, sage ich mal, noch unter Klammern nicht, aber wir machen verschiedene Veranstaltungen wie Ausstellungen, Freiluftkinos oder Kulturfestivals, wie zum Beispiel das Woodlight Festival, das wir letztes Jahr zum ersten Mal machen haben können, das gleich von Anfang an ausverkauft war, Gott sei Dank. Und das ist ja das, was mir so an der Arbeit taugt. Wir sind dann eigentlich sofort von der Bevölkerung einfach angenommen worden. Und deswegen machen wir das auch immer noch und das ist eigentlich die Hauptarbeit, die wir kulturell in Schwaz machen. Und nebenbei beschäftige ich mich damit, dass ich in der Galerie der Stadt Schwarz arbeite, in der Kunstgalerie, also eine zeitgenössische Kunstgalerie in der Franz-Josef-Straße und verschiedene andere Kulturinitiativen, halt auch Partnerschaften, Pflege sozusagen mit dem Landbrückeller Schwarz oder auch mit der Eremitage Schwarz. Ja. Okay, dann reichen wir es noch weiter an den Marc. Marc, bitte auch eine kurze Vorstellung. Dankeschön und auch von meiner Seite einen schönen guten Abend. Ich bin in Grinzens aktiv, einmal über den Jugendraum, den wir dort 2006 gegründet haben, andererseits mittlerweile auch im Gemeinderat und dort auch Obmann vom unter anderem Kulturausschuss. Es ist so ein großer Restausschuss, wo so von Sozialem über Bildung bis zur Kultur irgendwie alles Platz findet. Ich glaube, Generationen sind offiziell auch noch dabei. Und angefangen hat es, wie gesagt, mit diesem Projekt einen Jugendraum zu schaffen. Der damalige Altbürgermeister hat entschieden, dass die Jugendlichen irgendwo einen Platz brauchen, weil wenn sie an der Bushaltestelle herumlungern, dass das irgendwie nicht so gut ins Dorfbild reinpasst. Und dann haben wir mit diesem Projekt Jugend wirklich Raum geschaffen. Das war sehr erfolgreich, war aber immer ein Gegenprojekt, obwohl wir das eigentlich auch nie sein wollten. Das ist auch ein Politikum, was dort dahinter steht. Es hat zwei Listen gegeben zu dem Zeitpunkt im Gemeinderat. Eine unabhängige und eine ÖVP-Liste. Die unabhängige Liste hat es immer recht protagiert, dass da was passiert, auch für junge Leute passiert. Und darum waren wir immer die anderen im Grunde. Das in Grinzens ist ein Dorf, 14 Kilometer von Innsbruck, hat ungefähr 1400 Einwohner mittlerweile. Pro Jahrgang sind ungefähr 15 Jugendliche dort in der Volksschule, zum Teil pro Jahrgang eine Klasse, manchmal werden sogar jahrgangsübergreifend die Klassen zusammengelegt, je nachdem wie geburtenstark die Jahrgänge sind, also eine Kleingemeinde, wo ungefähr die Hälfte der Bevölkerung, würde ich sagen, sogenannte Zugraste sein. Ich bin auch Zugraster, ich lebe seit, glaube jetzt 25 Jahren in Grinzens, aber bin da trotzdem gehören nicht ganz da dazu. Und das muss man irgendwie ein bisschen im Hinterkopf haben, wenn man über das Vereinsleben da diskutiert. Es gibt die Jungschar, es gibt die Jungbauern, es gibt die Musik, es gibt die Schützen. Und die haben natürlich auch großes Interesse daran, die Jugendlichen, die im Dorf sind, an sich zu binden und mit denen auch was zu unternehmen. der Jugendraum als bewusst auch konsumfrei angelegte Zone, als unverbindliches Projekt, wo man hinkommen kann, wenn man möchte, aber auch nicht hinkommen muss, wenn man keine Lust hat, hat da nie so ganz reingepasst. Viele Eltern haben damals gesagt, sie wollen nicht, dass ihre Kinder in die Stadt runterfahren, sondern im Dorf herumbleiben. Und so ist der Jugendraum so ein Zwischending gewesen zwischen Vorbereitung auf das, wie das ist, wenn die Kinder in die Stadt runterfahren, und dem, wie das ist, wenn sie am Dorf oben bleiben. Über dieses Projekt bin ich dann eben später politisch aktiv worden und eben seit 2010 im Gemeinderat und seit der letzten Gemeinderatswahl auch in der Funktion, dass ich diesem Ausschuss vorsitzen kann, wo ich dann auch noch gerne ein bisschen was dazu sage, wie das ist, so als Kulturausschuss in so einem Dorf was zu machen. Danke dabei. Vielen Dank. Ich würde jetzt gerne mal auf diesen von mir vorgebrachten ersten Punkt kurz zurückkommen. Also ich habe gesagt, es drängt sich manchmal der Eindruck auf, dass es so eine neue Differenz gibt, irgendwie ein neues Auseinandertreiben von Stadt und Land. Ich richte die Frage jetzt an dich, Tobias. Würdest du dem allgemein zustimmen oder würdest du allgemeine andere Tendenzen erkennen? Schwierig zu beantworten. Also ich würde dem vielleicht nicht unumstritten zustimmen. Ich glaube, man muss schauen, auf welcher Ebene man das Ganze betrachtet. Also wie gesagt, ich bin jetzt kein Spezialist für Tirol. Man sehe mir von daher manche Aussage dahingehend vielleicht nach. Aber ich glaube doch, dass man für zumindest Nordtirol sagen kann, das ist ja relativ breites Angebot in verschiedenerlei Hinsicht, was die Struktur und die Funktionen betrifft, die es auch in Anführungszeichen der Fläche gibt. Also allein diese relative Kleinstrukturiertheit, wo man sich auch noch relativ kleine Schulen beispielsweise leistet, ist etwas, was jetzt zu Deutschland ein ganz erheblicher Strukturunterschied schon darstellt. Ich habe mir in der Vorbereitung mal geschaut, also ihr habt das Fass aufgemacht des Gegensatzes. In der Geografie reden wir eigentlich seit ungefähr 20 Jahren von dem sogenannten Stadt-Land-Kontinuum für Industrieländer, wobei das ziemlich klar auf die Funktionalität gemünzt ist, also dass man halt überall alles machen kann. Also keine Ahnung, dass es überall ähnlich gutes Internet gibt, dass man relativ gut überall hinkommt, dass die Infrastruktur entsprechend ausgebaut ist. Es gab dann auch, ich bin dann über ein paar Begriffe gestolpert, heuer hat dieser Begriff der Zwischenstadt, 20-jähriges Jubiläum von Thomas Sieverts, also der eigentlich sagt, ja, es gibt eigentlich gar nicht mehr so das klassische Stadt-Land-Gefälle, sondern es gibt eben viel Zwischenstadt. Er hat es vor allem auch eben am Beispiel Vorarlberg festgemacht, wo einfach es weder Land noch Stadt gibt, sondern eben diese sogenannte Zwischenstadt. Aus Holland stammt der Begriff Zwischenland, quasi das Gegenteil. Wobei es dann schon auch so Zersplitterungstendenzen gibt. Und ich glaube, was für unser Thema ganz zentral ist, sind die jeweiligen auch die Diskurse und die Wahrnehmung der Bevölkerung. Also das eine ist die Ausstattung, das passt, in Anführungszeichen, sage ich jetzt mal ganz generalisierend, aber die Wahrnehmung der Leute und die Diskurse um diese Räume, das ist halt das, was wahrscheinlich dann auch zu den von euch thematisierten Unterschieden, die dennoch bestehen, geführt haben. Danke. Wenn ich es richtig verstanden habe, dann die Betonung, es sind vielleicht nicht so starke Gegensätze, also man sollte das nicht so polar sehen, wie das wenigstens jetzt in der Einleitung angedeutet wurde, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja, also mehr vielleicht ein Kontinuum vielleicht auch, und wir sollten nicht so sehr in Gegensätzen denken. Genau, wobei man, denke ich, schauen muss, auf welcher Ebene man das sieht. Also ich denke, in der funktionalen Ausstattung, in der Struktur der Räume, ist es gelungen oder wird es auch weiterhin betrieben, ein ausgewogenes Angebot hinzubekommen? Das muss man sich natürlich leisten. Also es ist nicht selbstverständlich. Es wird auch nicht über reine Marktmechanismen funktionieren. Also man muss das politisch wollen und entsprechend auch investieren, weil ansonsten es natürlich schon jetzt außerhalb von Tirol zu abgehängten Räumen kommen kann, wo dann auch diese funktionale Ausstattung nicht mehr gegeben ist. Also dass sie einfach Kommunen, die rein marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten dann unterworfen sind, sich natürlich in Anführungszeichen die Bibliothek nicht mehr leisten können, geschweige denn von einem Schwimmbad, das ist ja unvorstellbar teuer und Ähnlichem. Und das ist in zum Beispiel in Ostdeutschland in manchen Teilen sicher der Fall. Und diese Personen dort, die fühlen sich dann abgehängt und sind es sicher auch zu einem gewissen Teil mit diesen Tendenzen, was dann auch entsprechende Wahlentscheidungen und so weiter in Ostdeutschland betrifft. Auch da würde ich denken, muss man halt schauen, wenn man mit diesen Tendenzen unzufrieden ist, muss man sich es leisten, auch dort aktiv zu sein. Und dann kann es nicht sein, dass Förderungen für entsprechende Initiativen im kulturellen Bereich, im Jugendbereich und so weiter sich nicht mehr geleistet werden können, was einfach ja, schwierig aus meiner Sicht in einem Land wie Deutschland zu begründen ist. Zumindest vor allem dann, wenn man merkt, es ist ja Not am Mann, an der Frau. Also es gibt ein Problem, was man lösen muss, dann muss man es sich auch leisten. Also umsonst oder rein nach marktwirtschaftlichen Gesichtspunkten kommen wir da sicher nicht unbedingt hin. Also ich muss sagen, ich finde den letzten Punkt eigentlich recht spannend. Also die marktwirtschaftliche Lage wird alleine nicht reichen, um jetzt ein reiches kulturelles Leben etwa vielleicht in etwas in peripheren Gegenden anzuregen. Also man muss sich das leisten wollen oder leisten können, hast du gemeint. Ich würde mich jetzt vielleicht ganz gern an den Michael wenden als Vertreter der TKI. Ihr betreut recht viele unterschiedliche Vereine. Fällt dir da diese Opposition ein bisschen auf, die Clemens in der Anmeldung, schon wieder, in der Einleitung angesprochen hat? Also ist das ein Thema? Ja? Muss man wirklich Kultur am Land auch forcieren, damit sie zustande kommt? Das ist eine schwierige Frage, also weil es so unterschiedliches Feld ist. Also die TKI, ich glaube, hat um die 120, 130 Mitgliedsinitiativen, wovon circa die Hälfte in der Stadt ist. Was man feststellen kann, ist, dass in der Stadt, in Innsbruck, die Initiativen eher sehr spezialisiert sind. Und ich würde sagen, eher tendenziell die Kulturinitiativen am Land sich breiter aufstellen und ein breiteres Angebot machen. Beziehungsweise ganz oft, und ich glaube, da wird dann Kulturarbeit am Land spannend und bewirkt auch was, wenn sich die Kulturinitiativen mit den jeweiligen Gegebenheiten vor Ort auseinandersetzen. Weil vielleicht muss man auch nochmal einen Schritt nochmal zurückgehen oder und sich fragen, oder was kann Kultur überhaupt tun? Oder? Und ich habe jetzt gerade irgendwie das Einstiegsstatement von dem Kultur im Dorf Symposium von Martin Fritz nochmal angehört. Und er spricht von Potenzialen und Grenzen, oder? Und der Kulturarbeit. Und stellt es dann wieder in Frage, ob jetzt wirklich Kulturarbeit das Potenzial hat, Gesellschaft zu verändern? Ich würde sagen, ja. Und in einer kleinteiligen Struktur, wo sich jeder und jede kennt, denke ich mir schon, dass genau diese Arbeit mit Kultur andere Fragen aufzuwerfen, Impulse zu geben, oder wo dann die Leute, die mit dem normalerweise nicht konfrontiert sind, dann doch irgendwie konfrontiert sind, weil halt die Spinner da im Dorf halt immer sind und halt ihre Sachen machen, dem stellt man, glaube ich, in der Stadt besser aus. Das heißt, also ich würde also dieses Potenzial von Kulturarbeit als gesellschaftsveränderndes Potenzial würde ich im Dorf eher höher ansiedeln. Gut, ja, aber wie gesagt, das hat er anfangs gesagt, habe ich auch das Gefühl, dass die Initiativen am Land eher mehrere Sachen unter einen Hut bringen als die Initiativen in der Stadt. Ja, also besten Dank für die Einschätzung. Ich würde vielleicht noch ein bisschen weiter aufmachen, kurz nach links schauen. Philipp, du hast eine solche Initiative eben im ländlichen Bereich mitgegründet. Jetzt so meine ganz allgemein gestellte Frage, war da Schwarz als Standpunkt irgendwie Thema? Also wolltet ihr einfach nur, du hast gesagt, eine Bühne für Kulturschaffende bieten, um das grundsätzlich zu machen oder vielleicht auch, weil ihr den Eindruck hattet, das ist jetzt in Schwarz gerade nötig? Oder noch einmal anders gefragt, wäre die Initiative dieselbe, wenn sie etwa in Innsbruck beheimatet wäre? Ja, das ist, glaube ich, eine sehr spannende Frage. Und ich muss auch sagen, wir haben nicht mit der Prämisse angefangen, Kulturtreibende eine Bühne zu bieten, sondern wir haben mit der Prämisse in einer Bar angefangen mit, wir wollen, dass in Schwarzwald was passiert. Ja? Es war ganz klar mal einmal das Schwarz, das ist auf jeden Fall im Vordergrund gestanden, weil es uns natürlich alle am Herzen gelegen ist, dass unsere Stadt wieder irgendwo Programm schafft für junge Leute, das jenseits von Bars ist, von Konsumzwang, von Stadtfesten ohne eigentlich irgendeinen kulturellen Aspekt, sondern eher nur kommerzialistische Aspekte da waren, wenn man sich so die Landschaft der Möglichkeiten in der Stadt anschaut. Und das war irgendwas bei uns auf jeden Fall da am Anfang mal das, in Schwarz wollen wir wieder was schaffen, was von Qualität ist und wo man hingehen kann, ohne dass man 10 Bier braucht, damit es einen Spaß macht. Das war mal der Grundgedanke. Es ist aber dann auf jeden Fall weitergegangen und irgendwann haben wir gesehen, es ist sehr viel Potenzial auch da. Unsere erste Veranstaltung, die haben wir 2 Tage nach unserer Gründung gemacht. Wir haben 10 Künstler gefunden und wir haben gar nicht lange gesucht. Zwischen 20 und 25, die wunderschöne Arbeiten gemacht haben und haben die ausgestellt. Und diese Ausstellung war am Eröffnungstag mit ungefähr 100 bis 150 Leuten besucht. Das war ein unglaublicher Erfolg für uns an dem Tag. Wir haben gemerkt, es ist jetzt nicht nur der Ort, weil da was passieren muss, sondern es ist irgendwie auch das, dass man da was wieder aufgemacht hat, das früher da war. Einigen sagt vielleicht die Eremitage Schwarz was. Das heißt, Schwarz und Kultur hat sich schon mal ganz gut gemacht und mag sich auch immer noch, kann man behaupten, die Eremitage gibt es nach wie vor. Und damals war es ein bisschen anders, wie jetzt vorher angesprochen, das mit den vielen Disziplinen unter einem Haus, wie es bei uns ja auch der Fall ist, weil wir auch einige Disziplinen vereinen. Damals war es so, dass sich einfach ein paar junge Schwarzer zusammengetan haben und gesagt haben, wir wollen neben einem Gasthaus einen Keller haben, wo wir unsere Musik hören können. So damals Jazz, aus dem ist die Eremitage entstanden. Und das ist ein Beispiel, dass das früher auch schon so war, dass es damals schon Leute gegeben hat, die haben gesagt, wir wollen was anders machen. Das ist jetzt bei uns zum Beispiel lange Zeit verschwunden. Und deshalb finde ich es halt einfach auch der Grund, warum wir das jetzt gegründet haben. Und warum wir gesagt haben, ja, es muss jetzt wirklich wieder eine Initiative kommen, die sich fernab von Konsumveranstaltungen und Kultur kümmert in der Stadt. Und wir haben gemerkt, wir haben ein riesiges Publikum. Im Jahr 2016 haben wir 8000 Gäste gehabt bei verschiedenen Veranstaltungen. Von Kino bis hin zu Festivals, wo wir Bands auftreten haben lassen, die vielleicht nicht unbedingt ihr Studio in Meierhofen haben, sondern irgendwo anders. Und das war interessant, dass man einfach sieht, die Örtlichkeit und das Publikum ist da. Man muss gar nicht lang suchen. Also um zu deiner Frage zurückzukommen, die Örtlichkeit war absoluter Punkt für das, was wir machen und warum wir es machen. Das war eigentlich die Ausgangsprämisse. Ja. Marc, jetzt war, wie ich finde, der sehr wichtige Punkt, dass wenn wir von Unterschieden zwischen Stadt und Land reden, Infrastruktur nicht mehr das zentrale Thema ist. Und ich glaube, gerade im näheren Umfeld von Innsbruck und wie das Grinsen in seinem Sinne ist, trifft es sicherlich zu. Trotzdem hat es in deiner Einführung ein bisschen so klungen, als wären da schon gewisse kulturelle Unterschiede noch vorzufinden. Hast du das Gefühl, es ist eine Entwicklung, wo man sagt, okay, die Kulturlandschaft, die Vereinsstrukturen und so weiter, das schließt jetzt als nächstes auf, also auch hier werden die Unterschiede gekittet oder ist das ein bisschen resilienter, also bleiben dann neue und entstehen vielleicht sogar neue Differenzen. Wie ist das deine Erfahrung? Finde ich grundsätzlich ein bisschen eine schwierige Frage zu sagen, wie das von der Infrastruktur her ausschaut. Grinsens ist als Dorf eine recht finanzschwache Gemeinde, eine der finanzschwächsten in Tirol und gönnt sich trotzdem eine relativ großzügige Vereinsförderung im Verhältnis zum Budget. Unter Kultur wird dort dann die Musikkapelle oder auch Schützenwesen verstanden, die aus diesem Bereich Kultur und Kultus viel gefördert werden. Wir haben in Grinsens aber auch mit der Sendersbühne, der dortigen Dorfbühne, einen Verein, der aus meiner Sicht auch so unglaublich gute Produktionen macht, mit einer Aufführung von Mein Ungeheuer in Dorfbühnenpreis oder Volksbühnenpreis gewonnen hat in Tirol letztes Jahr und die sehr innovative Ansätze verfolgen. Das Stück zum Beispiel, das zufällig auch im Jugendraum aufgeführt worden ist, in Form von so einem Art Stubentheater, ist mit einem komplett schwarzen Bühnenbild mit zwei Würfel, zwei Personen und einer Puppe auskommen und hat doch einen für mich nicht ganz einfachen Stoff recht gut aufbereitet und auch so aufbereitet, dass die Leute aus dem Dorf hinkommen sind und sich das angeschaut haben. Das heißt, bei dieser Frage Kultur und Infrastruktur muss man sich anschauen, was fällt da alles drunter und was nicht da. Und da liegt der Fokus der Gemeinde Grinzens ganz deutlich auf diesen klassischen Traditionsvereinen, die in Summe einfach wesentlich höher gefördert werden, wie jetzt zum Beispiel die Sendersbühne, die zwar schon auch eine gewisse Tradition hat, aber auch sich traut, Sachen zu machen, die vielleicht anders sind, als wie es bisher war und jetzt nicht reine Schenkelklopfer-Theaterstücke sein, sondern auch probieren, schwierigere Themen aufzugehen. Ich glaube, dass das grundsätzlich in einem Dorf, gerade in der Nähe von Innsbruck, schwierig ist, weil wenn ich einen Viertelstundentakt beim Bus habe, wo ich in einer halben Stunde in Innsbruck bin, ins Landestheater gehen kann oder sonst wo hingehen kann, ist das natürlich viel, viel schwieriger, da mitzuhalten und auch entsprechendes zu schaffen, dass ich, davor ist der Marktlogik gefallen, dass ich da irgendwie konkurrenzfähig bin, also dass die Leute da dann herkommen und sich das anschauen. Das wäre jetzt so mein erster Input da dazu. Wie gesagt, die Frage ist, welche Kultur wird gefördert und welchen Initiativen wird Raum geben und welchen nicht da. Und wie war das bei deiner persönlichen Erfahrung, also beim Jugendraum, den ihr da aufgebaut habt? Wie viel Raum war da möglich und wie viel habt ihr euch erkämpfen müssen? Das Jugendraumprojekt selber ist vom damaligen Altbürgermeister sehr unterstützt worden. Ohne seine Rückendeckung wäre es nicht möglich gewesen. Wir sind im Musikpavillon ins ehemalige Probelokal von der Musikkapelle eingezogen, die das damals in die 70er Jahre in Eigenregie aufgemauert haben, viel Schweiß und Blut und auch Geld investiert haben in das. Und wo es wirklich darum gegangen ist, sich einen Platz fast schon zu erstreiten. Das war nicht sonderlich harmonisch, ist es nach wie vor. Manchmal immer noch nicht, also diese Geschichte wirkt einfach noch nach, dass mir als Fremdkörper wahrgenommen worden sein, der diese Idylle, die bis dato man oder zumindest geglaubt hat, dass sie besteht, gefährdet und da den Jugendlichen Sachen vorlebt, die es so, wie gesagt, nicht gegeben hat. Wir sind eine alkoholfreie Zone, wir haben noch nie in unserer Geschichte Alkohol ausgeschenkt. Und das ist natürlich ein krasser Gegensatz, wenn zum Beispiel eine Veranstaltung oben im Gemeindesaal ist, kann ich mich noch gut erinnern, da war ein Schaf vom Schafzuchtverein, der Ball, und dann ist ein 13-Jähriger, der regelmäßig bei uns auch unten war, mit einem Bacardi Cola in der Hand dagestanden. Und da dann ganz bewusst zu sagen, hört's zu, bei uns gibt es das nicht, also es gibt keinen Alkohol, man darf auch nicht rauchen, erinnern. Wie gesagt, ich habe schon angesprochen, ihr müsst ja nichts konsumieren, wenn ihr das nicht machen wollt. Das war schon ein ganz krasser Gegensatz. Und da ist immer, da hängt es ganz, ganz viel an einzelne handelnden Personen. Wie gesagt, hätte man damals diesen Rückhalt vom Bürgermeister nicht gehabt, wäre es nicht möglich gewesen, dort in irgendeiner Form Fuß zu fassen. Und nochmal einen Bogenschlag zur Dorfbühne, die recht große Freiluftprojekte aufgezogen haben, wo man dann irgendwann seitens der Gemeinde die Unterstützung eingestellt hat für diese Großprojekte, die doch auch tirolweit recht erfolgreich waren, merkt man halt, wo einfach der Fokus liegt. Und da wiederhole ich mich jetzt, da liegt einfach auf anderen Vereinen wie auf solchen Initiativen im Moment, was Grinzens betrifft, was allerdings natürlich auch daran liegt, aus meiner Sicht, dass es einfach eine klare, absolute Mehrheit für die ÖVP gibt, die seit Jahrzehnten fortbesteht und die einfach ganz klar sagen, was ist uns näher. Ich finde es interessant, weil du sagst, diese Geschichte wirkt noch nach. Wir haben vor fast 30 Jahren, also Anfang der 90er Jahre oder eigentlich Ende der 80er Jahre, haben wir angefangen, zeitgenössisches Theater im Dorf zu spielen. Und wenn ich mich da zurückerinnere, was das irgendwie an Kontroversen ausgelöst hat, Also das erste Stück war von Ionesco, also absurdes Theater, und wo die Leute noch in Scharen gekommen sind, weil sie sich gedacht haben, was ist denn das? So, aber, also das ist, und das ist, glaube ich, auch aus der Vorstellungsrunde recht gut rausgekommen, es hängt immer an ein paar Leute, die etwas aufziehen. Und dieses Potenzial, dass es etwas verändert, also das, glaube ich, kann ich behaupten, dass das mit dem Theaterverein und den handelnden Personen rundherum passiert ist. Also da war unter anderem also die Margit Drechsel, die sich feministisch sehr engagiert hat und dann in der Dorfzeitung sehr kontroverse Artikel geschrieben hat, so Frauen raus aus der Kirche, weil, ja, ich schon wissen. Und so, also wo eine extreme Kontroverse gewesen ist, wo eben der Margit die Schlösser zugeklebt worden sind und bla bla bla. Mittlerweile, nach 30 Jahren, habe ich so das Gefühl, dass das Dorf sich auch dadurch irgendwie sehr geändert hat und dass eine grundsätzliche Bereitschaft ist, sich auf neue Sachen einzulassen. Und das finde ich irgendwie sehr spannend und offensichtlich hat sowas in Grinzens begonnen und es wird sich irgendwo weiterentwickeln, denke ich. Aber ich möchte jetzt noch vielleicht dir, Tobias, irgendwie nochmal was hinwerfen, wenn ich darf. Weil Tirol ist ja irgendwie so unterschiedlich, oder? Also es gibt schon diesen erweiterten Stadtraum, ist die Frage, wo der aufhört. Dann gibt es sehr, also wirklich strukturschwache Gegenden, also Landeck, die Gegend, also die wirklich massiv irgendwie, glaube ich, mit Abwanderung zu tun haben. Ist außer Fern, das komplett irgendwie ab vom Schuss ist. Dann gibt es diese Tourismushochburgen, die wieder komplett andere Voraussetzungen haben. Ja, das wollte ich dann mal so hinschmeißen. Oder in die Diskussion schmeißen. Tobias, willst du was anfangen mit dem, was dir hingeschmissen wurde? Also ich werde mich jetzt hüten, irgendwie die Zentrumsregion irgendwie mit von bis zu benennen. Es ist auch ganz schwierig. Also du hast zu Recht gesagt, es gibt diese heterogene Vielfalt. Nichtsdestotrotz gibt es auch Parallelen. Also ich glaube, diese jetzt in der Diskussion als traditionelle Kulturvereine beschriebene Struktur, die ist extrem dicht, extrem auch tragfähig. Spannend fände ich, was ich jetzt nicht beurteilen kann, wie erneuerungsfähig auch diese Traditionsvereine sind, inwieweit es das gibt. Und dann gibt es natürlich so ganz besondere Fälle, also sind jetzt in Tirol nicht ganz so selten, aber doch dennoch besonders eben diese Tourismushochburgen, Sölden etc., die ganz eigene Regeln haben, wo ich jetzt allerdings auch wirklich nichts zu sagen kann, wie da jetzt die Alltagskultur aussieht, inwieweit die dort besteht, bin ich ehrlich gesagt überfragt. Also ich glaube einfach, dass die räumliche Distanz für die Kultur gar nicht so relevant ist. Ich meine, mit Automobilität, teilweise auch mit Zug und so weiter, kommt man ja auch in Anführungszeichen periphere Räume. Wir hatten im Vorgespräch vom Zillertal, auch wenn es vielleicht eine Ausnahme ist, erzählte mir eine Kollegin im Vorgespräch, dass ihre Tochter eben mit der ganzen Schulklasse dort zu einer Werthers-Aufführung gefahren ist, eben ins Zillertal, was wahrscheinlich schon eine Ausnahme ist, aber was es halt auch gibt. Und ansonsten ist es in Anführungszeichen bis zum gewissen Punkt natürlich normal, dass eine Stadt wie Innsbruck auch einen gewissen Bedeutungsüberschuss hat, eine gewisse Zentralität, was das Kulturangebot betrifft. Also ein Landestheater ist ohnehin schon beachtlich in jeder österreichischen Landeshauptstadt. Und das kann es natürlich in Anführungszeichen dann nur einmal da geben. Und ja, von daher eine relativ große Breite. Positiv finde ich eigentlich eben diese vielen neuen Initiativen neben den Traditionsvereinen, wenn man diese, weiß nicht, Polarität aufmachen kann, weiß nicht, ob man es so sehen kann. wo ich denke, da sollte man den Mut haben, als Gemeindeverwaltung, als Gemeinderegierung, auch denen Raum zu geben. Die wollen ja nicht die Gemeinde sprengen oder sonst was, sondern sie wollen ja in Anführungszeichen nur spielen. Und von daher fände ich das, also jetzt im Beispiel Grinsens oder auch in Schwarz, positiv, wenn da auch entsprechend ist, eine Förderung stattfindet. Die Förderung von Traditionsvereinen ist ja hier teilweise exorbitant. Also ich erinnere mich an einen Probensaal der Blasmusik in Matrei, in dem wir mal zu einem Chorfest gesungen haben oder uns dort eingesungen haben. Ich habe gedacht, was ist das denn hier? Also das war also High-End, also in meiner Wahrnehmung. Jetzt bin ich kein Blasmusiker, aber ich hatte den Eindruck, da kann man wahnsinnig gut proben. Und es war nur der Probensaal, da war also kein eigentlicher Saal dabei. Also jetzt haben sie den, jetzt kann man dann, jetzt am Beispiel Matrei von mir aus jetzt ins Blaue gesprochen, sicher auch mal andere, kleinere Kulturinitiativen da fördern, wäre zumindest meines Erachtens begrüßenswert. Ich finde das interessant, was du gesagt hast mit dem Beispiel Matrei. Wir haben in Schwarz als Beispiel, eine Bühne ist umgewandelt worden in den Proberaum der Musikkapelle. Also es hat früher die Pölzbühne gegeben in Schwarz, die gibt es mittlerweile nicht mehr, das ist jetzt das Probelokal für die Musikkapelle. Also man sieht da auch, oder was ich eigentlich damit sagen will, ist, dass, wie du gesagt hast, diese Unterscheidung ist für mich als Kulturvereinsmeier sozusagen so eindeutig da, aber ich kann sie nicht so ganz, ich kann nicht sagen, woher das kommt. Also für uns ist das immer, da ist die Mauer auch ein bisschen da, vor allem in der, sage ich mal, in der Kleinstadt ist die Mauer schon da, dass man sagt, auf der einen Seite gibt es Kulturvereine, die machen ja das moderne Zeug, und auf der anderen Seite gibt es halt die Traditionsvereine, die das machen, was immer schon da war. Und das finde ich auch schade. Also der Erla Alexander, der versucht da sehr viel aufzubrechen, auch muss ich sagen, der im Grammophonverein ja hat, beim euch auch dabei ist, der hat da echt eine gute Einstellung dazu. Und da würde ich mir gerne manchmal ein Scheibchen abschneiden davon, dass man doch auch diese Mauern vielleicht ein bisschen einreißt und da mehr zusammenarbeitet. Ja. Vielleicht kannst du da auch noch was dazu sagen, wie das bei euch ist. Gern. Ich möchte noch einen anderen Aspekt einwerfen. Für mich hat das ganz viel auch mit dem Thema Sicherheit zu tun. Wenn ich sicher bin in dem, was ich mache, dann habe ich wenig Problem damit, neue Initiativen zuzulassen. Weil ja von denen zwar, also es geht der Pluralität aus, aber es ist ja keine Gefahr für das Bestehende, wenn ich mir sicher bin in dem, wo ich herkomme, wo meine Wurzeln sind. In Zeiten, wo das schwieriger wird, kommt mir vor, und ich beobachte es vor allen Dingen bei den Jugendlichen im Jugendraum, dass ein gewisser Rekonservatismus auftritt, also dass man sich bewusst rückbesinnt auf was zum einen dazu führt, dass man alte Bräuche belebt, die zum Teil jahrzehntelang nimmer gelebt worden sind, was aber auch dazu führt, dass man doch ein Stück weit konservativer denkt in der Einstellung, was Kultur ist oder nicht, wo es dann Diskussionen gibt, ob gewisse Musikstückeln von einer Band im Stehen gespielt werden dürfen, also ich rede jetzt so Egerländer-Musik und solche Sachen, also wo es um traditionelle Musik geht und wo dann darüber diskutiert wird, in welche Formen das möglich ist zu spielen. Also wenn man das jetzt vergleicht, das ist ja vor nicht allzu langer Zeit der Film rauskommen, jetzt fällt mir der Name natürlich nicht ein, beim Leo-Kino, also wo es um einen Musiker gegangen ist in Tirol, der verschiedene Filme gemacht hat, auch relativ provoziert hat, damals in die 70er Jahre, warst du noch, Clemens, wir waren zusammen. Und wenn ich mir so vorstelle, also was damals möglich war, was damals probiert worden ist aufzubrechen und auch mit so Sachen wie das Treibhaus damals gestartet hat, dann ist das sowas, was ich mir im Moment einfach nicht vorstellen kann, dass man in dieses Extrem reingeht. Man hat zwar bei einem Faschingsumzug Jungbauern, die sich als Frauen verkleiden oder auch nicht, aber da findet keine wirklich ernsthafte Auseinandersetzung mit dem statt, weil man sich doch, wie gesagt, für mich einfach diese Sicherheit nicht da ist, da Neues zuzulassen und man dann sagt, na, bleib mal lieber bei dem, was wir haben, auch wenn das nicht mehr wirklich authentisch ist, weil man es erst wiederbeleben muss oder weil man eigentlich gar nie so konservativ war und zwar jetzt wirklich im Sinne von bewahrend, wie man sich vielleicht gibt, aber man das einfach braucht, um zu wissen, wo man herkommt. Und gerade in so einem Dorf, wo recht viele zugezogen sind, jetzt aus der Perspektive der Leute, die schon länger dort ansässig sind, ist ja jemand aus Innsbruck auch schon zugezogen, da braucht er noch gar keine größeren Migrationshintergründe haben, geht es für mich in dieser Diskussion, wie gesagt, eben auch um dieses Thema Sicherheit, wie viel kann ich zulassen und wie viel will ich nicht zulassen. Ja, Michael, du hast es vorher ja beschrieben, dass es bei euch sich geöffnet hat, deinem Empfinden nach, in den 30 Jahren, in denen du das machst. Kannst du diese Tendenz auch erkennen oder teilst du diese Ansicht nicht? Keine Ahnung. Ich meine, das hat schon was, gell? Also mit dem Unsicherfühlen und Sicherfühlen. Wobei jetzt ich mich fragen würde, wie kommen Jugendliche oder junge Menschen überhaupt auf die Idee, sich dann so den Traditionen wieder zuzuwenden? Also was gibt es da vorher schon für Angebote und wie könnte man auf das irgendwie reagieren? Oder ich bin eigentlich überfragt. darf ich, also du wolltest was zum Thema dazu sagen. Ja, ich fand den Aspekt der Sicherheit eigentlich interessant, weil das war auch so was, was ich mir überlegt hatte, dass in der heutigen Zeit, wo einfach relativ viel durch Globalisierungseinflüsse etc. unübersichtlich wird, unklar wird, ungreifbar wird, man hat ja nicht den Überblick, was passiert, man kann ganz vieles, was passiert, nicht bestimmen, das passiert einfach, in Anführungszeichen, zumindest in kleineren Strukturen, und die kleineren Strukturen sind natürlich solche, jetzt auf dem Dorf genauso wie im Stadtviertel, also das geht ja städtischen Bewohnern ähnlich. In der Stadt wird man halt permanent mit mehr an Neuem konfrontiert, was im ländlichen Raum sicher weniger der Fall ist. Ich persönlich würde mir wünschen, dass man die Offenheit hat, auch für Neues. Spannend, was ich jetzt nicht sagen kann, ist in der Tat, was Michael fragt, wie junge Leute, bei denen das Thema Sicherheit ja zunächst eigentlich eines ist, was nicht die zentrale Rolle spielt. Das spielt ab einem gewissen Alter eine größere Rolle, wenn man auch dann entsprechende vielleicht irgendwas sich erarbeitet hat oder so. Aber in dem Alter ist es dann erstaunlich. Ja, wünschenswert wäre natürlich einerseits eine Offenheit und eben Schnittstellen, weil ich habe den Eindruck, es ist auch so ein bisschen dann diese neue Kulturarbeit ja eine nicht räumliche Peripherie, aber doch eine Peripherie innerhalb des Kulturtreibens in Ortschaften, dass es da das Zentrum gibt, von mir aus die Blasmusik, die Gesangsvereine und die Schützen, um jetzt nur so drei Schlaglichter aufzumachen, und dann eben diese kulturelle Peripherie innerhalb desselben Orts von Kulturinitiativen. Und das aufzubrechen wäre natürlich spannend und wünschenswert. Ich würde ganz gern Philipp dir nochmal eine Frage zuspielen. Du hast gesagt, in Schwarz ist es eigentlich kein Problem gewesen, mit eurer Initiative anzukommen. Also ihr hattet schon bei den ersten Veranstaltungen einen sehr, sehr großen Zulauf. Und vor dem Hintergrund dessen, was jetzt gerade erwähnt wurde, also dass auch Tradition in der Peripherie doch ihre Bedeutung hat und vielleicht auch an Bedeutung wieder zunimmt, würde ich irgendwie um deine Einschätzung bitten. Also wie kann es denn sein, dass so Initiativen, die, also ich interpretiere das jetzt, aber ich glaube, ihr versteht euch auch als eher progressiv, als traditionsbewusst, dass die doch so einen breiten Zulauf finden von der Bevölkerung, wenn es einmal geschaffen ist. Also hat das vielleicht auch doch ein bisschen mit politischen Strukturen zu tun, dass die Unterstützung mehr gegeben ist für diese mehr traditionsverbundenen konservatorischen Tendenzen, vielleicht auch gerade deswegen, weil man sie zu einem gewissen Verwertbarkeitskalkül unterwerfen kann. Also die Schützen etwa, die marschieren halt immer mal wieder auf und haben da eine symbolische Funktion, dasselbe ja auch mit der Blaskapelle, also in einer Gemeinde hat das so seine Funktion, wohingegen, also das soll jetzt kein Angriff sein, aber vielleicht habt ihr nicht dieselbe Funktion einfach im symbolischen Betrieb, der ja auch ganz wichtig ist für gesellschaftliche Gebilde. Gut, stimmt auch. Man muss sagen, die Traditionen haben ihre Termine, die haben ihre Verpflichtungen, die haben wir nicht. Also wir versuchen zwar Publikum zu generieren, aber wir sind ihnen nichts schuldig. Wir sind auch der Stadt nichts schuldig. Wir müssen nichts erfüllen, wir haben also keine vorgegebene Richtung, und das ist, glaube ich, auch etwas, was mir so gefällt an der Arbeit, dass man sich relativ frei bewegen kann. Da wäre ich wahrscheinlich in einem Schützenverein mit meinen Ideen relativ schnell angeeckt. Aber das stimmt natürlich, dass wir immer auf der Suche sind, wo wollen wir hin und wo will Schwarz hin mit uns. Das Publikum, ja, die Besucher, die wir hatten, die waren lustigerweise aus ganz verschiedenen Gruppen. Wir haben also, wie wir uns das überlegt haben, vor allem sehr, ja, ich sage mal, ganz, ganz, ganz klein gesagt, eher linksorientierte junge Menschen zwischen 16 und 35 angesprochen. Also wirklich von der Zielgruppe her sehr eng, wo ich sagen muss, wo ich wahrscheinlich einfach selber gesehen habe. Und da habe ich auch die Leute gesehen, die ich kennt habe und die da hinkommen. Kommen sind dann aber viel mehr aus verschiedensten anderen politischen Gesinnungen und Lagern, die es einfach sehen wollten, dass da was Neues passiert. Also das war dann eigentlich, muss ich sagen, politisch sehr, sehr unabhängig. Wirklich sehr unabhängig, weil ich habe auch Leute dort getroffen. Teilweise waren die Leute vom Ring der freiheitlichen Jugend und sie waren trotzdem da und haben gesagt, wir haben zwar andere Ansätze, manchmal politisch, und trotzdem haben wir irgendwo das Ziel Kulturarbeit Schwarz, wo wir uns treffen, wo wir dann irgendwann natürlich wieder auseinandergehen. Aber das war schön, da viele Leute auch zu sehen, viele zu erreichen. Vielleicht, was dann schwieriger wird, ist das, wenn man verschiedene gesellschaftspolitische Themen dann auch ansprechen versucht. Wir haben versucht, mit einem Pop-Up-Café in Schwarz was zu machen. Und wir haben da zwei Fässer aufgemacht, die uns extremen Zuwachs an Besuchern gebracht haben. Aber es war natürlich auch dann ein Problem. Also wir haben da schon sehr viele politische Veranstaltungen auch gemacht, die sich einfach kritisch mit Sachen auseinandergesetzt haben. Wir haben schon gemerkt, da ist der Gegendruck dann härter, als wenn man ein unabhängiges Kino macht oder eine Ausstellung oder so. Und wir haben schon gemerkt, der Druck ist einerseits von der Politik dann einfach ein bisschen gekommen, dass es doch da andere Ansätze gibt. Und man hat auch gemerkt, dass es verschiedene Lokalitäten in Schwarz gibt, also dass er einfach das... Da nimmt man sich dann gegenseitig die Kunden weg. Das war dann auf einmal schon präsent. Also wir sind dann da ein bisschen so, das war unser erster Dauerbetrieb, das ist 3 Monate gegangen. Also wir sind dann schon ein bisschen reingerutscht in das Neid-Thema. Und das war ein bisschen eine unangenehme Zeit auch, weil man halt gemerkt hat, das war das erste Mal, dass man wirklich aktiv Kritik, also wir waren immer schon Kritik offen und haben auch viel professionelle und gute Kritik bekommen, aber das erste Mal in der Kollektivgedächtnis Kritik drinnen ist, die dann entsteht, oder? Und deren dann von vielen Seiten entgegenweht. Das ist dann komisch. Und da wird es dann auch, da muss man sich dann selber zusammennehmen, damit man das kollektive Gedächtnis dann nicht übertragt auf irgendwelche politischen Gegebenheiten oder vor allem auch Traditionsvereine, dass man dann sich da Sachen zusammenreimt, dass man doch da die Tradition angreift oder dass die Tradition gerade uns angreift. Was ich sagen muss, was sich nie bewahrheitet hat. Ja. Ich möchte jetzt kurz die Gelegenheit nutzen, dass ihr das Mikrofon in der Hand habt, weil ihr das zu Anfang nicht gesagt habt. Sollte es im Publikum irgendwie Beiträge geben, Fragen geben, bitte hebt einfach eure Hand. Wir sind jederzeit offen für Impuls und es soll auch Raum finden. Das wäre sehr schön. Also mir hat das sehr gut gefallen vom Tobias mit dieser Kultur im Dorfzentrum und den neuen Initiativen an der Dorfperipherie. Mir ist das so vorgekommen, wie vom Dorf wieder nach Innsbruck gezogen bin, völlig überrascht in Hötting landend zu bemerken, dass man in Hötting noch die Dorfkultur hat, zum Teil mit, ich glaube, mindestens 12 Traditionsvereinen, die also in ein eigenes Vereinshaus haben, und 10 Minuten weiter ist man im Innsbrucker Zentrum. Also das gibt es auch nicht nur im Dorf, Zentrum Peripherie, auch sehr stark, aber auch in Innsbruck ist es zu bemerken. Innsbruck, ich bin in der Reichenau aufgewachsen, neuer Stadtteil. Als die Kirche renoviert wurde, die ist ungefähr gleich alt wie ich, wird jetzt 60, die ist, glaube ich, ein Jahr jünger, gehe ich dorthin, ich war zu Tränen gerührt, wirklich während der Messe, aber ich war schockiert. Da war plötzlich Schützen, eine Musikkapelle, Fahnenträger. Das hat es in meiner Jugend dort nicht gegeben. Es war eine brandneue Kirche, es hat Jazzmessen gegeben, es hat Jugendmessen gegeben. Der Pfarrer Karlinger war dort, das war unvorstellbar. Und jetzt plötzlich Schützen. Ich war geschockt. Also ich war geschockt, dass ich in Hötting nicht in Innsbruck bin, sondern in einem Dorf. Und dass in meinem Stadtteil von Innsbruck plötzlich ein Dorf ist. Plötzlich Dorfstrukturen sind, die man überhaupt nicht erklären kann. Ne? Und das macht es für mich auch nicht leichter. Ich bin Bi, ich bin also gleichzeitig in der Stadt und am Land aufgewachsen und ich suche nach wie vor nach meiner Identität. Das ist schwer zu finden. Okay, also ich glaube, Clemens verzichtet auf sein Rederecht. Ich gebe das Mikro also gerne an dich weiter. Ich hätte Anmerkung zum Philipp. Gell? Als Salzburgerin ursprünglich sind mir da Parallelen aufgefallen zu Schwarz. Du hast die Klangspuren noch mit keinem Wort erwähnt. Also bei Schwarz fällt mir sofort Klangspuren ein und Eremitage, denken wir, ist eh super kulturell aufgestellt. Aber ich verstehe dann schon euren Ansatz, der zumindest ein Teil von dem Publikum anspricht, was von diesen beiden wahrscheinlich hochsubventionierten Veranstaltungen nicht angesprochen wird. Also mir fällt da ein, Salzburg, die Festspiele, die kriegen das ganze Massengeld. Und die Sommerszene hat sich zu Zeiten, wo ich noch in Salzburg gelebt habe, wirklich mit zusammengestohlenen Möbel in einer Fußballkantine und so abquält und ständig mit den Stadtmagistratverantwortlichen also kackelt. Also da geht meine Anmerkung war eigentlich zur Gewichtung zwischen etablierten Großveranstaltungen und neuen Initiativen. Das kann ich absolut unterschreiben, dass es bei uns auch genau so ist. Wir haben aber in der Stadt ein sehr gutes Verhältnis zu allen Kulturvereinigungen. Nur, wo es einfach schwierig wird, ist dieses, ich hasse das Wort Hochkultur eigentlich. Ich mag es nicht so bezeichnen, aber es ist wirklich das, wo ich aber einen Unterschied noch ziehen will. Wir sprechen das Publikum an, das eigentlich von den Klangspuren und von verschiedenen anderen hochkulturellen Vereinigungen fallen gelassen worden ist. Wir besprechen das Publikum an, das ist der Arbeiter im Tirolitwerk, das ist der Arbeiter im Adlerwerk, das ist der junge Student. Das sind Leute, die erstens nicht das Geld haben, dass sie zu solchen Veranstaltungen gehen und zweitens einfach auch Kultur anders verstehen, wie es vielleicht jemand anderer tut, der sich jede Woche auf eine Ausstellung verirrt. Es sind Leute, die waren noch nie in einer Ausstellung. Die bezeichnen Kultur schon als ganz was anderes, wie zum Beispiel das Land Tirol, das uns das Jahr die Förderung gestrichen hat. Weil wir ihrer Meinung anscheinend nicht den Kulturaspekt erfüllen, den das Tiroler Landesgesetz als Kultur versteht. Und das ist natürlich für uns schwierig, weil wir versuchen halt diese Leute, sage ich, unsere Bevölkerungsschicht, die wir ansprechen wollen, einfach der Kultur nahe zu bringen, sie wegzubringen vor Sachen, wo sie sagen, ja, mir interessiert das Kultur nicht, ich brauche keine Stadtgalerie, ich brauche keine Konzerte für irgendwelche Leute von irgendwoher, weil es ist eh alles das Gleiche und ich höre das alles in kommerziellen Radiosendern, mir ist das eigentlich wurscht, Hauptsache es bleibt abwaschbar. Wir wollen eigentlich das verhindern, dass Leute da bleiben, wo sie sind, wir wollen sie da rausreißen und das ist eigentlich unser Auftrag, ja. Und das ist irgendwie ein bisschen, das ist sicher auch so ein bisschen ein Kritikpunkt an hochkulturelle Sachen, dass sie oft also es gibt die Jugendarbeit, die Aufbauarbeit, die Kinderarbeit, also diese Arbeit der Kulturvermittlung. Aber irgendwann so mit 18 ist Schluss, dann gehen die jungen Menschen in die Lehre oder in die Schule und sind dann fertig. Und Kultur ist, die sind dann von diesen hochkulturellen Vereinigungen nicht ganz bedient. Danke. Gibt es noch weitere Beiträge? Oder? Ich habe den Beitrag von dir, Marc, sehr interessant gefunden. Auch diese Polarität, die du aufgezeigt hast, also eine gewisse Tendenz wieder zurück zu einem gewissen Traditionsbewusstsein. Und meine Frage ist einfach, gibt es eine Möglichkeit für diese traditionellen Vereine, sich zu erneuern? Also ein Stück weit auch auf neue Tendenzen einzugehen, ein neues Kulturverständnis aufzubauen und damit im Grunde genommen auch ein gemeinsames, ein Miteinander zu erwirken. Da glaube ich, sagt man zuerst, also es hängt immer an einzelne Personen natürlich, ob das funktioniert oder nicht. Wir haben eine Zeit gehabt, da hat der Nachwuchs von der Freiwilligen Feuerwehr, wenn sie einen Bewerb gewonnen haben, zum Beispiel bei uns im Jugendraum das gefeiert. Sind nicht woanders hingegangen, sondern waren da irgendwie mit dabei Und da war man sozusagen eine Plattform für Verschiedenes. Das ist so ein Szenario, was ich mir irgendwie gut vorstellen kann, dass das funktioniert. Das andere ist, dass natürlich immer ein Wandel in einem Dorf stattfindet. Und zum einen, gerade die Musikkapelle jetzt erstmalig zugelassen hat, dass Musikantinnen in Lederhose spielen dürfen, wenn sie nicht im Dirndl spielen wollen. Was auch mit einem Mitglied der Kapelle zum tun gehabt hat, die offen lesbisch ist und die dann auch mit Lederhose dort hat spielen können. Und da war ich schon sehr erstaunt, wo ich das erste Mal gesehen habe, dass man sowas zulässt. Also es ist ein Wandel möglich, es ist schon da, dass man sowas aufmacht. Es braucht halt unglaublich viel Zeit und es gibt halt diese gläserne Decke oder unsichtbare Mauer oder wie auch immer, wo einfach schon ein sehr großer Beharrungsmoment da ist und wo es manchmal glückliche Konstellationen sein oder was auch immer, wo dann möglich ist, einen Schritt weiterzumachen. Und ich denke mal, Kultur ist ja was, wo ich einfach was hinterfrage, wo ich mir eine neue Perspektive hole auf gewisse Sachen. Und mir kommt halt vor, dass das oftmals nicht gefragt ist, Sachen wirklich jetzt zu hinterfragen oder da einen neuen Standpunkt einzunehmen. Und ohne jetzt diese Sicherheitsgeschichte wieder aufzuwärmen, hängt es einfach da ganz viel an diese einzelnen Akteurinnen und Akteure im Dorf, ob sie bereit sind, sowas zuzulassen oder nicht. Wie gesagt, Beispiel Dorfbühne. Ob man sagt, okay, man hinterfragt das einmal und schaut, ob nicht andere Sachen auch denkbar sein, möglich sein und funktionieren können. Aber es ist, da gebe ich da recht, ganz eine spannende Frage, wie ein Dorf auf sowas reagiert als Ganzes. Ja, also das Beispiel aus Grinzens, Stichwort Lederhosen, fand ich jetzt durchaus beachtlich. Fand auch das Beispiel aus dem Publikum beachtlich mit der Reichenau und den aufziehenden Schützen und der Blasmusik. Ja, wieder, genau. Also gab es noch nie. Ah ja, okay. Genau, also dann jetzt zum ersten Mal oder so aufziehend. Nein, ich habe extra gefragt bei der Veranstaltung, das war, glaube ich, 50 Jahre Kirche und die sind, ach, uns gibt es schon lang, 40 Jahre. Und sage ich, nicht so alt wie die Kirche. Ne? Und wahrscheinlich beeinflusst von den benachbarten Wildener und Bradler Musikkapellen, das sind alles eingegliederte Dörfer gewesen und ja, ich war schockiert. Grundsätzlich finde ich es ja eigentlich auch nicht verkehrt, wenn sich sowas wieder bildet. Ich meine, das kann sich auch modern bilden. Also das und muss es sich ja eigentlich. Also wenn es 40 Jahre alt ist, kann man ja nicht auf eine Tradition von 200, 300 Jahren zurückgreifen, wie vielleicht andere eben Traditionsvereine. Und ich habe eben von der Offenheit gesprochen. Ich glaube, die Offenheit braucht es aber auch bei neuen Kulturinitiativen. Und du hast, Michael, vorhin gesagt, dass sie gerade in Innsbruck häufig sehr spezialisiert sind. Die Wahrnehmung habe ich auch in Teilen. Und dann habe ich auch teilweise den Eindruck, dass durch die Spezialisierung auch da eine gewisse Offenheit fehlt und oder eine größere Offenheit möglich wäre, wo man sich dann mit der in Anführungszeichen Opposition vielleicht auch nicht in dem Maße auseinandersetzen möchte, entsprechend die Einladungen fokussiert auf eine Klientel, die wünschenswert ist. Also ich glaube, da wäre natürlich auch eine Offenheit wünschenswert, wenn das in dem Fall so ist. Und dass sich von mir aus auch neue Kulturinitiativen jetzt in dem Reichenauer Fall in die Kirche, wenn sie wollen, reinreklamieren. Ich meine, da kann man ja dann durchaus überlegen, ob das auch eine Möglichkeit wäre, eine andere Musik beispielsweise oder sowas, wenn man daran denkt. Also ich glaube, das wäre auch was durchaus ein Thema ist, um die Breite auch der Bevölkerung zu erreichen, ja, und auch Diskrepanzen einfach vielleicht zu zeigen, also weil sind letztendlich teilweise vielleicht genauso homogen geschlossene Sachen wie Traditionsvereine, was natürlich schade ist. Also ich glaube, dass Kulturarbeit im Dorf hat im Gegensatz zu der Stadt die Möglichkeit, dass es dorfinterne Kommunikation gibt. Und das gibt es in der Stadt so nicht. Also es kann vielleicht irgendwie einen Stadtteil irgendwie thematisieren, vielleicht, wenn es glückt, aber es am Dorf oder am Land funktioniert das ein bisschen anders. Und da, glaube ich, muss man sagen, die Traditionsvereine, die haben ja keinen Grund, irgendwas zu ändern, oder? Deren Ding ist eigentlich Tradition weiterzuleben. Nichtsdestotrotz passiert ein bisschen was. Also der Blasmusikverband hat jetzt dieses, wie hat er geheißen, der Standschützenmarsch, oder heißt er? So? Also das auf einen Nazi-Komponisten zurückgeht. Ich weiß nicht, ob es jetzt der Sepp Danzer gewesen ist, glaube ich, der das komponiert hat. Naja, da gibt es jetzt die Empfehlung, das nicht mehr zu spielen, diesen Marsch. Die Schützen tun auch sachte ihre Zeit im Nationalsozialismus hinterfragen. Also ein bisschen was passiert. Aber ich denke, so in der Regel sind Kooperationen mit Traditionsvereinen eher ausgehend von zeitgenössisch arbeitenden Initiativen. Also es gibt zum Beispiel in St. Johann die Musikkultur St. Johann, die seit, weiß nicht, über 20 Jahren Kulturarbeit machen und deren Steckenpferd wilde zeitgenössische Musik ist. Also so, die haben immer dieses Festival Art Acts, wo sie 3 Tage lang wirklich wahnsinnige Musik spielen. Das ist echt, also sehr lustig, aber wahnsinnig. Und die gehen immer wieder her und machen mit der Blasmusik gemeinsame Sachen. Also sie haben, ich glaube letztes Jahr war das, eine zeitgenössisch arbeitende Komponistin eingeladen, die dann mit der Blasmusik ein Stück einstudiert hat. Also wo, und wenn man dort gewesen ist, also da weiß man, einmal so ein Konzert gesehen, wo eine Frau mit so einer riesen Blockflöte gespielt hat und sie hat halt überall reingeblasen, nur nicht in das Mundstück. Und ich glaube, diese Komponistin hat von der Blasmusikkapelle ungefähr das Gleiche verlangt. Und die waren zwar sehr skeptisch, aber letztendlich hat es irgendwie was bewirkt. Und wir haben in Inzing vor 2 Jahren haben wir ein Projekt gemacht, das nannte sich Wege machen und das ist aus einem Prozess entstanden, Kultur vor Ort, nachlesen bitte im, unter dki.at, also ein Kulturentwicklungsprozess und aus dem ist irgendwie ein Zusammenschluss von mehreren Kulturvereinen im Dorf entstanden und wir haben dann mit dem Männerchor, also der wirklich schon sehr traditionell ist, dem Kameraclub, der Dorfchronik, der Bücherei und wir, also der Kulturverein, haben wir gemeinsame Veranstaltung gemacht. Und wir, also angeregt durch mich, beziehungsweise durch den Kulturverein, hat der Männerchor eine moderne Komposition in Auftrag gegeben und die dann dort präsentiert. Und es war also so anscheinend intern sehr diskussionsfreudig, würde ich mal sagen. aber letztendlich haben sie alle eine totale Gaudi gehabt, also wie sie das dann aufgeführt haben, dass sie das doch geschafft haben, weil es war durchaus anspruchsvoll. Ja, und es hat was getan. Und es hat was getan mit dem Dorf, weil dann plötzlich das Publikum des Männerchors bei dieser gemeinsamen Veranstaltung gewesen ist. Ja, und so weiter. Also es ist, meistens geht es halt eben, wie gesagt, von den zeitgenössisch arbeitenden Initiativen aus, dass Impulse auch an die Traditionsvereine gegeben werden. Danke. Ich finde, dass du sehr schöne Beispiele aufgezeigt und aufgezählt, die ein bisschen so dieses Miteinander von, wir haben diese Begrifflichkeit ein bisschen aufgemacht, Traditionsvereinen und moderne Vereine und moderne Kunstinitiativen. Philipp hat davor von einer Mauer gesprochen, die teilweise schwierig ist zu penetrieren. Was wären dann Strukturen, die es erleichtert würden, diese Mauern niederzureißen? Michael, hast du dabei Ideen? Aufgeschlossene Politik und engagierte Bürgerinnen, würde ich sagen. Da gibt es eine Meldung. Eine Frage meinerseits. Mein Beitrag beginnt mit einem kurzen sozusagen Kontext und dann mit einer praktischen Frage. Das ganze Panel, also zu meinem Kontext, ich bin in Alpbach aufgewachsen und das Alpbach, also das Dorf, das wird jetzt im Kontext von Peripherie und Zentrum, sagen wir so, für 3 Wochen im Sommer eigentlich zum politischen Zentrum von Österreich zumindest. Also es kommen über 4000 Entscheidungsträgerinnen, Entscheidungsträger für in das Dorf. Und ja, und damit verbunden ist auch ganz viele kulturelle also Sachen, die passieren. Und ich als Einheimischer und auch als Mitarbeiter von dem Ganzen dann immer wieder, mir ist aufgefallen, dass es da immer sehr, sehr Leute gibt, also die dem Ganzen sehr offen gegenüberstehen. Und dann gibt es Leute, die wirklich sich sehr, sehr stark von dem Ganzen abgrenzen. Und die, was mir auch aufgefallen ist, leider, dass die meisten Leute, die dem Ganzen offen stehen, hauptsächlich die sind, die in einem wirtschaftlichen Kontext immer mit den Menschen, also Beherbergungsbetriebe und sowas zu tun haben. Und meine Frage ist, und weil die Frage als mir, als Bindeglied zwischen Mitarbeiter und halt Einheimischer, wie durchbricht man sowas? Also, oder wie löst man sowas oder könnte man sowas auflösen? Keine Ahnung. Nein, Blödsinn. Ich finde das total, ich finde das ist ja echt eine interessante Frage, oder? Wie durchbricht man dass man Schein von Nichtschein unterscheiden kann, oder wie bricht man das, dass Leute wirklich was dagegen haben? Naja, also zumindest die konkrete Frage, auch was von dem Organisationskomitee an mich herangetragen worden ist, wie macht man das, dass man mit den Einheimischen wirklich auf Augenhöhe spricht und nicht nur als Vermieterin und Gast oder Hotelier und ja. Ich glaube, das hast du zuerst gesagt, das Wichtigste ist, glaube ich, das Individuum. Und meistens ist es eh so, wenn einer bereit ist dazu, da ein offenes Gespräch zu führen, sind auf einmal am nächsten Tag vielleicht 2 bereit dafür und dann vielleicht 5 und dann vielleicht 10 und dann vielleicht 20. Und irgendwann ist da aus jedem dieser Bereiche, sei es jetzt der Gastronom, der 3 Wochen eigentlich ganz Europa ganz cool findet, oder der andere, der eigentlich immer schon dagegen war, dass das da ist, auf einmal auf deiner Seite, das ist vielleicht der Sohn von ihm oder so, und dann schaut man sich das einmal ohne Scheuklappen an und ohne Tunnelblick. So wie du gesagt hast, das Individuum ist für solche Sachen, um solche Sachen einzureißen, glaube ich immer, das Wichtigste. Und das ist natürlich immer die Frage, die wir uns auch immer stellen und die wir machen haben müssen. Kulturvereine sind auch nicht mauernlos. Viele Kulturvereine ziehen auch aneinander Mauern, weil sie einfach sagen, wir wollen uns nichts abschauen lassen, wir sind da die innovativen Leute und nicht ihr. Und ich bin froh, dass ich in Schwarz jetzt das machen kann mit vielen Kulturvereinen, wo wir das einfach nicht geschafft haben, da Mauern aufkommen zu lassen, sondern wir haben einfach immer Leute gehabt, mit denen wir einen Austausch gehabt haben. Und ich kann mir den Austausch auch vorstellen für Traditionsvereine und auch mit Leuten, die da vielleicht kritisch gegenüber sind, auch einen Austausch zu führen. Bei uns ist es einfacher, wir können sie einbinden. Also wir binden viele Kulturvereine in unser tägliches Geschäft ein, holen uns Tipps, tauschen Veranstaltungseinrichtungen aus. Also wir haben im Theater schon mal was gemacht und so. Ich weiß jetzt nicht, inwiefern das für eure Geschichte interessant wäre, aber die Einbindung ist natürlich schon also ein Kontaktpunkt, wo man wirklich sagt, weiß ich nicht, einfach formuliert, ich interessiere mich für dich, interessierst du dich für mich? Also, was mir immer gefreut ist, halt, dass zumindest die Kinder von den Ganzen, also wirklich von den Kindern, von den Politikerinnen und von den Hoteliers und so, oder auch von ganz anderen Einheimischen, die vielleicht nicht mit dem Ganzen in unmittelbaren Kontakt sind, dass die wirklich am Spielplatz zusammen Sachen machen. Also, ja, also ganz früh anfangen mit dem. Ich glaube, ein Schlüssel ist die Partizipation, also Teilhabe, die Leute ernst nehmen, fragen, was sie denn machen wollen und sie mit hineinnehmen. Also wir haben in Inzing vor 8 Jahren ein temporäres freies Radio gemacht, also haben 2 Wochen lang freies Radio in Inzing gemacht, und ein Schlüssel dabei war der, dass wir irgendwie gesagt haben, wir wollen es breit aufstellen. Das heißt, jeder und jede mit einer gewissen Vorbildung, die wir auch angeboten haben, kann und soll Radio machen. Und es war dann von den Jugendlichen, die auf Noise gestanden sind und dann von Mitternacht, keine Ahnung, 4 Stunden lang Noise gespielt haben, bis zum Pfarrer. So, der Männerchor, Einzelleute, was ich zum Beispiel, was mir einfällt, ein Freund von mir hat eine zweiteilige Sendung gemacht über Pornografie. Männerchor hat sich selbst vorgestellt, die Sportvereine haben wochentags immer so 5 Minuten Häppchen gemacht an mit Gymnastik machen und so weiter. Und das, ich meine, das war für uns damals der Punkt, wo wir als Kulturverein auch plötzlich auch anders gesehen worden sind. Also davor waren wir halt die Vollidioten, die irgendwie alles hinmachen wollen, also jetzt sehr überspitzt, oder bis hin zu, naja, die tun sie halt irgendwie, sollen sie halt tun. Das war der Moment, wo, glaube ich, ganz viele Menschen kapiert haben, dass wir was für das Dorf tun wollen. Und dass das nicht einfach nur ein Privatinteresse ist, weil wir halt irgendwie auf das und das und das stehen, sondern dass wir wirklich was bewirken wollen und dass wir wirklich in dem Dorf was umsetzen wollen, was das Dorf verändert. Das war der Punkt. Und das hat, glaube ich, deswegen funktioniert, weil so viele Leute teilgenommen haben. Gerade kurz, ich habe jetzt 3 Handzeichen wahrgenommen und versuche sie irgendwie zu organisieren. Wer würde denn sagen, es ist unmittelbar zum Thema, dass wir das vielleicht vorrein? Oh, 2-mal. Okay, Marc, du hast das Mikro in der Hand. Danke. Ganz kurz auf das hin, David. Wir haben ja einmal mit einem Gegenwind zu kämpfen gehabt, weil wir, wie gesagt, ein Projekt der politisch anderen waren. Und wir haben uns dann im Nachhinein betrachtet, zweierlei bedient, und da online genommen an den Traditionsvereinen. Wir haben dann angefangen, Haussammlungen zu machen, sind jeweils ein Vorstandsmitglied, also im Vorstand waren Erwachsene und vom Jugendteam, dem selbstverwalteten Gremium, die den Rahmen geschmissen haben, von Haus zu Haus gegangen, jedes Jahr, so wie das die Traditionsvereine machen, zum Spenden sammeln, haben natürlich auch Spenden gesammelt da dort bei und vor allen Dingen unsere Informationsbroschüre, A4-Zettel einmal gefalten, einfach an die Haushalte verteilt und einmal erklärt, was wir machen, haben dort ganz viel Vorurteile aufräumen können von Drogenhölle über was dort unten nicht alles sonst passieren soll mit jungen Leuten. Und das war ein sehr, sehr gutes Instrument. Das Zweite, und das war jetzt eher das so im Nachhinein betrachtete, man muss manchmal einfach ein gewisses Durchhaltevermögen haben. Der Norbert Bleifer sagt ja, das Treibhaus bleibt in der Stadt, bis man es ihr anmerkt. Manchmal braucht man das auch eben, wenn man im Dorf aktiv ist, dass man sich, also es sind immer die dagegen sind, die am lautesten schreien und am größten Wirbel machen und auch den Entscheidungsträgern und Trägerinnen sehr im Ohr liegen. Und mein Gott, beim Forum Alpbach, das jetzt doch schon seit, glaube ich, 70 Jahren oder noch länger gibt, vielleicht nicht die beste Strategie, aber bei uns hat das halt geholfen, sich dann nicht beirren zu lassen, das weiterzumachen, Plattformen zu bieten, also jetzt so wie Feuerwehrnachwuchs, der dort dann feiert, aber auch sich an diesen Treffen der anderen Vereine zu beteiligen, also beim Vereinsdorfturnier als Fußballmannschaft mitzuspielen oder bei einem Kinderfest mitzuhelfen. Und ganz einen letzten Satz noch dazu, wir haben vor nicht allzu langer Zeit die 200-Jahr-Feier gehabt bei uns im Dorf und da hat man dann zuerst im Jugendraum die Aufgabe zugewiesen, die Kloanlagen zu putzen, während das Festzelt aufgebaut ist und hat dann lang gebraucht, der damalige Obmann vom Verein, der hat sich da dann massiv eingesetzt und zum Schluss haben wir dann sämtliche Kanaldeckel im Dorf bemalt, hat da irgendwie was mit Klo zum Turnen, aber dann doch anders. Und dann hat es irgendwie einen Effekt gehabt, dass halt einfach überall bunte Kanaldeckel waren. Und aber so die erste Initiative ist so ein leichtes Eintreten und dann mal schauen, was zurückkommt. Und wie gesagt, manchmal muss man zurücktreten, beziehungsweise diese Methoden auch übernehmen und dann kommt man erstaunlich weit. Vielleicht auch wieder, weil das was ist, was man kennt. Und wenn so mal jemand bei der Tür gestanden ist und geredet hat mit dir, ist es auch schon schwieriger, gegen gewisse Projekte zu sein. Okay, dann gebe ich das Mikro hier weiter. Die Initiative, die der Michi zuerst erwähnt hat, am Anfang hat sie, glaube ich, sehr stark davon profitiert, dass der damalige Kulturausschuss Obmann der Gemeinde also auch mit an Bord war für das. Und das bringt mich wieder zu etwas, was der Marc gesagt hat. Ich glaube, es ist ganz wichtig, zu schauen, dass man gerade in Tirol, wo so viel ÖVP dominiert ist, schaut, ob man im vielleicht nicht unbedingt eigenen politischen Lager eine Ansprechperson findet. Weil letztendlich geht es darum, dass man die ÖVP überreden kann, das wichtig zu finden, was nicht nur Musikkapelle und Schützen sind. Und ohne die politischen Hauptverantwortlichen gibt es keinen Raum. Und der Raum ist aber ein ganz wichtiger Anknüpfungspunkt, wo dann überhaupt erst was entstehen kann. Auch nochmal vielleicht zu dem Forum Alpbach. Ich sehe es ein bisschen anders, oder ich sehe vor allem, also glaube ich, dass die Vergleiche teilweise hinken. Also für mich ist das Forum Alpbach, nicht nur für Alpbach, sondern für ganz Tirol, ein gigantisches Leuchtturmprojekt. Und das jetzt in der Dorfgemeinschaft Alpbach zu verorten oder zu erden, finde ich, ist wahrscheinlich relativ schwierig. Und von daher unterscheidet sich es ganz stark von allen Initiativen, die jetzt hier auf dem Podium vorgestellt wurden, weil es natürlich genau diesen Rückhalt, der gerade angesprochen wird, in der Politik ja absolut hat. Also ich meine, das ist ja absolut gefördert. Das ist vielleicht das Problem auch, ich meine, in dem Fall ist es eine reine Hypothese, dass man sich ungern vereinnahmen lässt von solchen Initiativen. Das gibt es ja immer wieder, auch da in Innsbruck, dass man für Zwecke der Tourismusförderung oder ähnliches Aktionen anstößt und sich dann gerne solcher Kulturinitiativen bedient, wobei die dann nicht unbedingt willens sind, sich dafür instrumentalisieren zu lassen. Also diese Thematik der Creative City oder so, ist da sicher immer wieder eine, die man auch im deutschsprachigen Raum, beispielsweise Hamburg, im dortigen Schanzenviertel, was erfolgreich einerseits vor dem Abriss bewahrt wurde und durch die Neubebauung durch einen Investor, aber gleichzeitig die Stadt das in Anführungszeichen nicht umsonst gemacht hat, sondern das letztendlich dann für sich als einen kreativen Hotspot auf die Fahnen geschrieben hat, wo die Aktivisten, Aktivistinnen eben dieser Schanze extrem dagegen waren. Also sie wollten gar nicht diese Rolle spielen, in die sie da gedrängt wurden, oder? Weiß nicht, ob das ist, natürlich, es hinkt wahrscheinlich der Vergleich, aber eben die Alpacherinnen, Alpacher, die fragen sich vielleicht auch, was haben wir von diesem Mega-Event, außer vielleicht Stau und Ähnliches, oder da könnte ich mir vorstellen, dass von daher diese Veranstaltung einfach eine ganz andere Kategorie ist. Jetzt kommen wir zu diesem Redebeitrag. Dankeschön. Ja, mein Beitrag schließt eigentlich an den gerade Gehörten an, das passt jetzt gut. Und zwar haben wir viel gehört über sich intern entwickelnde Kultur am Land. Und jetzt ist meine Frage auch irgendwo, ich war vor kurzem auf den Raurisser Literaturtagen in Salzburg, und das ist halt auch extern quasi dorthin gelegt, ist aber schon zum 47. Mal hat es stattgefunden, und es war erschreckend, es war von den Raurissern, Raurisserinnen her ein totales Feindbild, also dieses Projekt und die Literatur, die da aufs Land irgendwie getragen wurde. Jetzt ist meine Frage, wenn das eben so von außen kommt, wenn das so extern Kultur ins Land gebracht wird, aufs Land gebracht wird, ganz provokant, kann das überhaupt funktionieren? Michael, hast du vielleicht das beizutragen? Es kann funktionieren. Die Frage ist, wie nachhaltig. Es gibt Beispiele, also jetzt bei diesem Kultur im Dorf Symposium, da haben Studentinnen, ich glaube aus Linz waren die, berichtet von einem Projekt, wo sie nach Deutschland gegangen sein, in ein Dorf, das eben so die ganze Infrastruktur verloren gehabt hat. Also alle haben zugemacht. Und es sind im Dorfzentrum sind, was weiß ich, was ich glaube, 15 bis 20 Häuser leer gestanden. Also ein relativ kleines Dorf war. Und ich glaube, der Bürgermeister, wenn ich es richtig in Erinnerung habe, ist an den Professor dieser Linzer Studentinnen und Studenten herangetreten, ob sie da irgendwas machen wollen, oder? Und die haben dann tatsächlich, ich weiß es jetzt nicht mehr genau, aber so, ich glaube, zwei Wochen oder so sind sie dort gewesen und haben vor Ort verschiedene Kulturprojekte umgesetzt. Eines davon war, dass sie das alte Gasthaus wieder reaktiviert haben, zuerst eigentlich nur für sich selber, damit sie halt da irgendwie ihr Frühstück machen können. Und schlussendlich ist es dann aber wieder belebt worden. Eine Frau, kann ich mich erinnern, die hat dann in diesem Zusammenhang einen lange gehegten Wunsch, ein Café zu machen, hat sie dann umgesetzt, also eine Einheimische dann. Und wenn ich mich richtig erinnere, sind mittlerweile, also hat die Gemeinde auch dadurch Berühmtheit erlangt. Und es sind jetzt einige von diesen Häusern verkauft worden und sind verkauft worden und Leute ziehen wieder her, weil das Dorf was Besonderes ist. Die Ursprungsinitiative ist, glaube ich, eben von dem Bürgermeister ausgegangen, der gesagt hat, machen wir doch was, vielleicht wäre das eine Möglichkeit. Aber dann sind Leute von außen gekommen, die quasi da aber auch eben dann mit den Einwohnerinnen gemeinsam was umgesetzt haben. Anderes Beispiel wäre Gmünd in Kärnten, die ebenfalls sehr strukturschwach sind und von Abwanderung betroffen waren. Und die haben dann auch auf das gesetzt, Kultur, sich als Kulturort irgendwie zu präsentieren. Also mit also so ganz massiv gefördert Galerien, in leerstehende Geschäfte im Ortszentrum hineinzusetzen, Werkstätten und so weiter zu machen. Und die haben auch dadurch es geschafft, also wieder ein bisschen ein Leben in den Ort zu bringen. Und da gibt es mehrere Sachen. Also das eine war noch Rostfestival oder sowas, Eisenerz, ja. Ja, also ich glaube, es kann schon auch funktionieren, aber ich glaube, wichtig ist es, in diese Kulturarbeit die Leute vor Ort mit hineinzunehmen. Da vielleicht gleich anschließend an das. In Grinzens haben wir mit diesem Projekt gestartet. Da hat es vom, wie gesagt, der Bürgermeister hat ja gesagt, er will irgendwas für die Jugendlichen tun. Und das Land hat dann angeboten, mit den Jugendlichen selber die Lösungen zu erarbeiten. Da waren dann 60 Jugendliche dort und da waren die drei Vorschläge waren ein Jugendraum, ein Beachvolleyballplatz und eine H&M-Filiale, die gewünscht worden ist im Dorf. Und dann hat man sozusagen geschaut, für welche Gruppen finden sich Leute, die das umsetzen wollen. Und ich glaube, es liegt da bei dieser Frage, die der Clemens davor gestellt hat, was braucht es? Du brauchst einmal Minimum, sage ich was, so drei wirkliche Personen, die was machen möchten. Denen dann auch diesen Raum zu geben und zu sagen, okay, probiert es einmal aus. Den Beachvolleyballplatz gibt es nach wie vor nicht da, weil man dann draufgekommen ist, dass man einen speziellen Sand braucht und der ist scheinbar recht teuer. Aber das mit diesem Jugendraum hat man dann wirklich verfolgt und das Schöne war ja bei dem Projekt, dass der selber verwaltet war. Das heißt, Jugendliche haben den Raum gestaltet, Jugendliche haben das Programm vorgegeben, Jugendliche haben die Öffnungszeiten festgelegt. Die haben das selber eingekauft, geführt, geputzt und organisiert. Und darum, also glaube ich nicht, dass du von außen so ein Projekt aufzwingen kannst, aber auch jetzt im städtischen Bereich nicht machen kannst, sondern vielmehr der Fokus, glaube ich, darauf liegen sollte, auch was Kulturarbeit betrifft, dass man Leute findet, die was tun wollen und denen dann Mittel und Möglichkeiten zur Verfügung stellt. Einen schnellen Satz noch zu dem, was du gemeint hast. Vereine in einem Dorf sind immer eine Machtbasis. Wenn ich schaue jetzt Grinzens an, von den größten Vereinen, die mit den meisten Mitgliedern, seien alle, ob Männer, und es seien hauptsächlich Männer, auf der Bürgermeisterliste im Gemeinderat. Also das fängt an vom Schützenkommandanten über den Feuerwehrhauptmann, geht zum Wintersportverein, geht zum Fußballverein. Die sind alle dort drinnen organisiert und das ist sich gegenseitig befruchtende Geschichte. Der Gemeinderat beschließt die Subventionen und die Vereine geben quasi dann dort den Ton vor, wer wann wo wie gewählt wird. Es gibt vorerst kein Zeitlimit, wir stecken das dann spontan. Also ich werde dann einfach rausgeschnitten, wenn es uninteressant war. Ja, passt. Nein, ich fällt jetzt auch noch eine gute Initiative ein, die vielleicht was anderes gemacht hat. Nicht das von außen, sondern das von innen gemacht hat. Und zwar ist das Stockenbäu. Ich weiß nicht, wo das liegt. Wenn es irgendwer weiß, bitte sag es mir. Stockenbäu ist, glaube ich, Gemeinde Niederösterreich oder so. und die haben ein Festel gemacht, das heißt Woodstockenball. Es ist wirklich eine interessante Geschichte, weil sie haben es geschafft, dass da jeder Verein in der Gemeinde mitmacht. Dieser Festival, da spielen Blasmusikkapellen bis hin zu FM4 Stars. Ich glaube, die Steaming Satellites haben schon dort gespielt und so. Also die haben wirklich ein riesiges Festival da auf dem Vierkanthof. Und die treffen sich einmal das Jahr, alle Vereine im Gemeindesaal. Dann wird da gesagt, weiß jeder, was er da muss? Alle sagen ja und dann wird wieder auseinandergegangen. Da organisiert einer die Feuerlöscher von der Feuerwehr, einer schaut, dass das brandschutztechnisch passt, einer schaut, dass die Zelte da sind, da die Musik schaut, dass sie ihre Biertisch herbringen und das ist alles, also das ist wirklich ein Zusammenhalt, generiert auf dem Festival, generiert auf etwas, was zwar noch kurz da ist, aber das ganze Dorf arbeitet da 3-4 Monate dran zusammen. Das finde ich auch ganz eine nette Idee. Ich möchte kurz, weil du hast vorher gefragt, was braucht es, oder? Und also engagierte Bürgerinnen und Bürger haben wir jetzt schon mehrmals gehört. Das glaube ich ist ganz wirklich wesentlich, eine Politik, die das auch unterstützt. Und das, was du vorher gesagt hast, das möchte ich nochmal unterstreichen, nämlich den Mut zum Scheitern und das Ermöglichen, dass auch ein Scheitern möglich ist. Das geht nur von Politik, indem wir etwas unterstützen und sagen, okay, passt, probiert es einfach aus. Und das, also so geistiger Zugang zu sagen, ja okay, schauen wir einfach mal, was passiert. Das ist, glaube ich, extrem wichtig. Und da braucht es einfach aufgeschlossene Politikerinnen und Politiker, die sowas unterstützen. Also das möchte ich unterstreichen. Gibt es noch Fragen oder Anregungen, Anmerkungen aus dem Publikum? Wie ihr da so von den verschiedenen Völkern, Dörfern erzählt, fällt mir was ein von dem Ort Miming, wo ich her bin. Also vor einiger Zeit habe ich zu laufen begonnen und ich bin beim Wald immer an zwei Bänken vorbei und da war eine Müllhalde, Jugendliche. Jetzt nach Jahren laufe ich wieder da vorbei, inzwischen gibt es ein Jugendzentrum, nicht? Die Müllansammlung ist irgendwie weg. Damals ist ein Miming-Buch herausgegeben worden und dann hat dann die Herausgeberin, die selber in Miming aufgewachsen ist, gesagt, ja, es muss ja auch einfach diese Plätze geben, wo sich die Jugendlichen treffen und wenn es dann halt ein bisschen dreckig ist und so weiter und so fort. Jetzt treffen sie sich offensichtlich im neuen Jugendzentrum, das arbeitet gut. Ja, auch eine Politikerin hat das angeregt, Gemeinderätin, Kulturgemeinderätin, hat selber einen musikmachenden Sohn und so ist das in Schwung gekommen. Natürlich haben die einen Platz unten im Keller, also es ist jetzt kein Keller, sondern da geht eine Rampe runter, vom Gemeindehaus gefunden. Da war früher, glaube ich, Bergrettung oder sowas auch drinnen. Die haben andere Räumlichkeiten gekriegt. Also es muss der Platz zur Verfügung gestellt werden. Es muss natürlich auch engagierte zum Beispiel Eltern geben, die einfach auch wollen, dass ihre Kinder Platz haben zum Spielen, zum Musik machen und sowas. Und schaut total gut aus. Ich meine, bin jetzt nicht so viel dort und weiß jetzt nicht genau, wie es heißt, aber die machen alles Mögliche vom Kochkurs für Kinder, Kräuterkochkurs bis zu Musiksachen und ja, einfach Tischfußball und so diese ganze Bandbreite, die sie haben. Und das ist was, was gefehlt hat. Früher war das immer so. Wenn die Jugendlichen wieder mal was zustande gebracht haben, sind bestimmt von Delfs Jugendliche gekommen und haben das alles gestört und dann hat es wieder Mordstrara gegeben und so weiter. Ja, nee, lacht jemand wissen. Nicht? Das war schon Legende. Nicht? Also wie ich das erste Mal hingezogen bin, hat es geheißen, ja, das war immer schon so. Das ist doch eine Frechheit. Da kommen dann welche von auswärts, mischen das auf und dann hast du nichts mehr für die Jugend. Ne? Also mit diesen Jugendsachen, das finde ich ganz toll. Und dass dann auch wieder viele Jugendliche dann Musik machen oder auch ein Publikum finden oder sowas, das ist einfach toll und ich würde das auch unterstreichen. Politik, aktive Leute, was zusammenfällt, weil das dann macht. Auch, weil die Leute natürlich froh sind, wenn ihre Kinder was zu tun haben. Und der Müll ist verschwunden auf dieser Insel. Aber der Weg ist immer noch. Und das wuchert jetzt hoch, das Gras, aber es ist kein Flöckchen Müll mehr zu finden. Ja, ich wollte gerade ganz kurz was dazu sagen, was mir total am Herzen liegt. Das ist genau, also aus mir resultiert aus der aus dem politischen ein riesiges Problem. Und das ist das Verständnis von der Arbeit. Weil wenn der Politiker dann versteht, okay, die Leute sind dann weg, da haben wir ein Problem gelöst. So kann das, also ich finde, das ist nicht nachhaltig und das ist ganz ein Problem. Also bei mir ist das ganz starkes Problem, wenn mich wer falsch versteht. Also wenn ich praktisch als Kulturschaffender falsch verstanden wäre, was dann so heißt, zum Beispiel bei Jugendzentren, glaube ich, ist oft der Fall, dass man dann sagt, ja, die schauen, dass die Jugendlichen nicht überall umeinander stravanzen. Das kann kritisch werden, wenn man das im falschen Licht sieht. Wenn man nämlich einfach was aufräumen will, was keiner sehen will. Und so. Und nicht die Leute, die Individuen selber unterstützen will. Und der Bogen geht aber weiter, weil bei der Kultur ist es auch sehr wichtig, dass man politisch unterstützt wird, ist wichtig. Aber auch, dass das Verständnis da ist, warum das wichtig ist. Dass das einfach, dass du jemanden hast, einen Ansprechpartner, der versteht, was es denn heißt, das zu machen. Und wir haben bei uns viele Kultureinrichtungen, die da stark gekämpft haben, wie die Galerie der Stadt Schwarz, zeitgenössische Galerie in Schwarz, in einer Gemeinde mit 3 verschiedenen Schützenkompanien, ist schwierig. Sie haben es aber geschafft. Und das ist nach wie vor einfach ein Problem, dass du wirklich Leute hast, die Niederlei unterstützen, weil sie sagen, seid ihr nicht den Mann da und macht das ja gut und keine Ahnung, sondern dass sie wirklich sagen, ja, ich verstehe, was du machst und ich verstehe einen Ansatz und was ihr erreichen wollt und dass das mehr ist als eine Freizeitbeschäftigung. Und das ist wichtig. Und ich glaube, das Problem, das hat man oft, dass das Problem zwar auf kurzfristige Weise im Außenverhältnis total gelöst ist, aber im Innenverhältnis ist es viel schwieriger, weil da andere Mechanismen in Gang gesetzt werden. Und dann kann das auf einmal zu ganz was Komischen werden, wo man dann nicht mehr ganz weiß, ja, was ist dann wirklich der Grund, warum man die Unterstützung bekommt. Ist es das, dass man irgendwas bei einem abladet oder ist man vielleicht sogar Erfüllungsgehilfe in irgendeiner Form? Wird man dann irgendwie zum zweckentfremdeten Konstrukt? Das ist eine ganz schwierige Frage, ja. Also ich glaube, ich habe da noch ein Handzeichen gesehen. Die Beispiele vorhin zum Thema, wie kann sich oder wie integriert die Initiativen, wo sich die Bevölkerung integriert in Kulturinitiativen oder integrieren ist vielleicht der falsche Ausdruck, sondern wo es einfach ein Miteinander gibt, die habe ich sehr, sehr spannend gefunden. Und du, Michael, hast, glaube ich, ein Stichwort genannt, das ich sehr wichtig finde in dem Zusammenhang, die Partizipation. Partizipation, ein Stichwort, hinter dem eine ganze Menge steckt. Für mich ganz besonders die Frage, was bringt Menschen dazu, zu partizipieren? Was motiviert Menschen dazu, dabei sein zu wollen? Und ich denke, das ist jetzt speziell am Land noch einmal sichtbarer, betrifft aber genauso auch Initiativen in der Stadt. Und ja, diese Motive, diese Motivationen würde mich interessieren, ob ihr ja, darauf Motive kennt, Motivationen aus eurer Praxis, aus euren Projekten. Ja. Ich glaube, also das Beispiel in Inzing mit dem Radio, da hat die Teilhabe, die Partizipation deswegen funktioniert, weil die Leute über ihre Sachen sprechen haben können. Das heißt, da waren, was weiß ich, der Männerchor, wie gesagt, der hat über seine Reisen irgendwohin erzählen können. Der Bienenzüchter hat über seine Bienen erzählen können. Die Sportler haben über die Sachen erzählen können. Das heißt, sie haben über Sachen erzählen können oder sich Gedanken machen können, wie teile ich was mit über meine ganz speziellen Interessen. Und deswegen glaube ich, ist freies Radio, also jetzt auch in Innsbruck, so erfolgreich, weil wenn ich drauf stehe, über das Fliegenfischen zu erzählen, nachher kann ich das machen, wenn ich den Workshop gemacht habe, im Grunde genommen. Dann kann ich mich jede Woche ins Radio hocken und über das Fliegenfischen erzählen. Auch wenn es nur 2 Leute in ganz Österreich interessiert. Wurscht. Ja, ich meine, keine Ahnung, das ist jetzt, ich möchte keine FliegenfischerInnen da beleidigen, aber ja. Genau, also zum Beispiel Andrew Skinner, der Freirad jetzt 2 Sendungen hat, eins über englische Literatur Gedichte und eines so Lesezirkelmäßig, oder? Der hat damals in Inzing auch zwei Sendungen gemacht, eins über das schottisches Englisch so, und das andere, weiß ich nicht mehr, musikalisches Notgepäck mit der Brigitte, die hier dankenswerterweise im Publikum sitzt und mich unterstützt. Ja. Ihr würdet jetzt langsam die Schlussrunde einläuten. Wir sitzen doch schon bald seit 2 Stunden da. Ich finde, es war eine aus meiner Perspektive sehr ergiebige Diskussion. Wir haben diesen Impuls mitgenommen, oder ich habe diesen Impuls mitgenommen, das Stadt-Land-Gefälle mehr als Kontinuum zu begreifen. Wir haben zwar einen neuen Konservatismus bei Jugendlichen attestiert, stellenweise. Philipp hat von einer Mauer gesprochen, aber wir haben sehr viele Beispiele jetzt gerade gehört, wie dieses Zusammenleben funktionieren kann, sehr gelungene Beispiele von irgendeiner Befruchtung dieser verschiedenen kulturellen Sphären. Jetzt würde ich gerne zum Abschluss von euch nur jeweils kurz mitnehmen, was ihr als die zentralen Punkte dieser Diskussion erachtet. Fangen wir mal bei dir an, Tobias. Ja, also ich habe mir mal so ein paar Schlagworte notiert, die irgendwie immer wieder gefallen sind und die ich denke, ja, die es auf jeden Fall braucht irgendwie. Also das sind einfach Motivation, Offenheit, die Partizipation, Toleranz, Akzeptanz von Entscheidungsträgern etc. und von den Aktiven selbst. Ich fand extrem positiv jetzt so die zweite Hälfte, wo es wirklich viele positive Beispiele gab. Also das fand ich sehr bereichernd, und was mir so durch den Kopf gegangen ist, dass man das jenseits des heutigen Abends und der Radiosendung eigentlich irgendwie weiterhin festhalten sollte, und inwieweit es nicht zum Beispiel interessant wäre, eine Homepage zu machen oder zu haben, die vielleicht dann auch ganz bewusst von mir aus von der TKI einerseits und vielleicht vom wie heißt der Verband der Blechbläser in Tirol? Jetzt bin ich gerade. Blasmusikverband beispielsweise, ist jetzt nur ein Beispiel, aber eben, wo beide zusammenkommen, dass auch eben entsprechende Informationen in beide Sphären, wenn man so will, ausstrahlen, weil ich glaube auch eben, Michael hat es gesagt, dass es auch bei diesen Verbänden, zumindest in Teilen, Entwicklung gibt, die sind vielleicht langsam, aber es gibt sie, eben diese Empfehlung, manchen Marsch vielleicht nicht mehr zu spielen, und dass man von daher einfach schaut, dass man ja zusammenkommt, eben über Kultur. Die Hoffnung habe ich halt, dass es doch irgendwie gemeinsam Interessen geht, und was halt hoffentlich hintangestellt werden kann, sind Verlustängste bei denen, die derzeit relativ viel haben. Es geht ja nicht darum, sie mittellos dastehen zu lassen. Es geht einfach nur darum, anderen Initiativen auch Räume und damit auch finanzielle Möglichkeiten, Machbarkeiten einzuräumen. Was bis jetzt noch nicht gefallen ist, das Stichwort kulturelle Nahversorgung. Das wollte ich noch so kurz hineinwerfen. Kulturelle Nahversorgung ist, glaube ich, extrem wichtig. Auch wenn es dieses Angebot gibt, also ich kann jetzt zum Beispiel von Inzing sprechen, ich bin in einer Viertelstunde, 20 Minuten bin ich in Innsbruck, kann alles konsumieren, was die Stadt bietet, ist super, aber es ist ganz wichtig, auch vor Ort Sachen zu haben, die sich im besten Fall dann auch mit den örtlichen Situationen auseinandersetzen. Also das nochmal kurz so hin. Tobias, deine Geschichte vorher mit Zentrum und Peripherie im Ort gedacht oder in kleineren Strukturen gedacht, mit Kultur, Traditionskultur im Zentrum und zeitgenössische Kultur in der Peripherie, das haben wir irgendwie ein sehr schönes Bild gefunden. Und wenn man jetzt dein Anfangsstatement nochmal herholt, ob man denn überhaupt noch davon sprechen kann, von einem Zentrum und Peripherie, und was ist denn überhaupt Peripherie, also wie wächst denn dieser ganze Raum zusammen, dann wäre es vielleicht wünschenswert, dass genau diese Räume auch in dem Kulturellen aufbrechen, also oder mehr aufbrechen noch als bisher. Und du hast das jetzt eh gerade gesagt, es passiert ja ein bisschen was, passiert ja, oder? Schön wäre es, wenn es mehr aufbricht und ja, miteinander oder ineinander fließen sein könnte. Und eben, dass eben gerade die zeitgenössische Kultur jetzt nicht als Gefahr gesehen wird. Ja, und das Wichtige, glaube ich, ist auch noch eben diese Kommunikation, also diese, dass Kulturarbeit, und zwar zeitgenössische und traditionelle, gleichermaßen eine innerörtliche Kommunikation ist. Also es passiert etwas, man redet miteinander und man kommt zusammen. Und ich glaube, das ist der Schlüsselpunkt für alles. Man muss miteinander reden, dann kann man Leute auch für seine Ideen begeistern und kann was weiterbringen, glaube ich. Ja, also ich habe das sehr gut gefunden, dass wir den Begriff des Stadt-Land-Gefälles in dieser Diskussion relativ schnell abgelegt haben und vom Stadt-Land-Kontinuum auch geredet haben. Und ich finde interessant, dass wir das gleich mal in die Richtung getrieben haben. Und eben was du jetzt zum Schluss gesagt hast, ist mit der kulturellen Nahversorgung, das ist natürlich ein Begriff, den man doppelt und dreifach unterstreichen muss, weil es da einfach ein Geben und Nehmen ist und die Zusammenarbeit mit seinen Gästen, Kulturverein und Gast, ist einfach sehr intensiv in so einer Gemeinde und ist bei uns in der Stadt natürlich auch. Und deswegen muss ich sagen, dass ich sehr viel einfach auch mitnehme. Andererseits, was du auch gesagt hast mit dem Sicherheitsbedürfnis von Leuten, dass sie wieder zurück zur Tradition oder zu traditionelleren Geschichten gehen, finde ich sehr interessant. Und da werde ich mir auch persönlich, glaube ich, nochmal Gedanken machen, wie genau das zusammenhängt. Das sind ja interessante Fragen. Also das kann man wirklich noch sehr gut erforschen. Und das andere eben auch diese Barriere zwischen Tradition und Kultur, die es eigentlich nicht gibt, weil die traditionelle Kultur und die zeitgenössische Kultur können ja auch nicht ohne einander, weil jeder hat ja seine eigene Aufgabe. Und deswegen finde ich es auch schön, wenn man da schaut, in Zukunft auch diese Geschichten nicht nur parallel zu gestalten, sondern auch vielleicht ein bisschen ineinander fließen zu lassen. Egal, ob jetzt in Inzing, in Stadtdorf Schwarz, in Grinzens oder in Alpbach. Es geht irgendwie vielen gleich. Nicht nur irgendwie, es geht vielen gleich. Die Herausforderungen seien ähnlich. Egal, ob das jetzt eine Jugendraumgeschichte ist, ob das wirkliche Kunstinitiative für zeitgenössische Kunst ist, ob das ein Radioprojekt ist. Die Herausforderungen seien dieselben und ich glaube, dass das ein weiterer Punkt ist, wo man ansetzen kann und sagen kann, wie schafft man es dort, einen fruchtbaren Austausch zu finden, um den Leuten einfach eine gewisse Mut und eine gewisse Zuversicht zu geben, sich mit diesen Strukturen anzulegen, das Durchhaltevermögen zu entwickeln und zu sagen, ich ziehe dieses Projekt durch, ich mache das, auch wenn Gegenwind kommt, aber auch diesen offenen Ansatz zu sagen, ich nehme möglichst viele mit, jeder und jede, die mitmachen möchte, ist willkommen. Es ist keine Konkurrenz, es ist kein, ich grenze jemand anderen aus, sondern ich bereichere das Ganze um was und je mehr davon teil sein, desto besser. Abseits von diesem Schlusswort nur ein Punkt zum Thema Motivation. Ich habe gemerkt, dass durch solche Initiativen ganz viele Freundeskreise entstehen können. Also Leute, die anders nie zusammenkommen werden aus unterschiedlichsten Bereichen, schaffen es über solche Initiativen, sich kennenzulernen und auch so nah zu kommen, dass dort Freundschaften entstehen, die über Jahre und Jahrzehnte Bestand haben. Und insofern, auch wenn das eine egoistische Sicht ist, rentiert sich das auf alle Mal zu schauen, was seien denn eigentlich für andere Leute in meinem Dorf. Wer denkt denn ähnlich oder anders, aber wen lerne ich denn so kennen, den ich sonst nie kennengelernt hätte? Und insofern ist immer ein Mehrwert da, sich an solchen Projekten anzunehmen. Vielen Dank. Also ich möchte mich dann als erstes bei unseren Gästen und Diskutanten bedanken, dass sie sich die Zeit genommen haben. Ich möchte mich auch bei dem Publikum bedanken, das heute so rege einen Anteil genommen hat und mit uns diskutiert hat. Beim Peter dafür, dass er für die Technik hergehalten hat. Ich möchte nur kurz Werbung in eigener Sache machen. Wir treffen uns ja immer am letzten Sonntag im Monat. Für den Juni haben wir das Thema historische Genese des globalen Nord-Süd-Gefälles vor Augen. Ich glaube, das wird ein sehr spannender Termin. Wir haben den Andreas Exenberger zu Besuch. Also wer mit uns diskutieren will, sehr herzlich willkommen, uns beim nächsten Mal wieder beizuwohnen. Und vielen Dank, Patti. Ja, genau, vielen Dank. Also Du hast mir eigentlich schon alles genommen, was ich noch hätte sagen können. Also kein Angriff, aber ja, also vielen Dank. Und wer mag, kann gern noch ein bisschen sitzen bleiben, mit uns sprechen. Was wir ganz gern tun, das kann ich eigentlich nur erwähnen, hier hinten die Leinwand ist nicht zufällig aufgebaut. Wir wollten noch ein kurzes Video zeigen von einer Performance, die der Kulturverein Inzing auf die Beine gestellt hat. Es handelt sich um eine Performance, ja, also wir werden sie als Video zeigen. Wer daran interessiert ist, hin und wieder vielleicht zuschauen. Es ist keine Pflichtveranstaltung oder so, man kann auch sehr gut nebenher noch ein Bierchen trinken oder so. Aber ja, gut, also das werden diese farbigen Bilder hier sein. Darf ich nur kurz was zu dem Kontext sagen? Also das ist bei diesem Wegemachen-Projekt entstanden, wo eben die verschiedenen Vereine zusammengearbeitet haben. Und das war für die Bücherei quasi, also der Büchereibeitrag, der ein bisschen irgendwie von uns halt auch angeschubst worden ist damals. In diesem Sinne, einen schönen Abend und hoffentlich bis zum nächsten Mal.